Ey, das ist also da, wirklich die schlimmsten Sachen, die man sagen kann, werden da gesagt. Dafür kommen wir offiziell in die Hölle, Mann. Wirklich. Die verlorene Folge. Ja. Ey. Ich habe mir das ja irgendwann, als wir das aufgenommen haben, danach nochmal angehört, Mann. Ey, ich höre mich an wie der letzte Vollassi. Das ist so schlimm, wirklich. Das kann, also, das kann man nicht machen, Mann. Karma-Konto minus 100, wenn wir das rausbringen. Ja, alte Omas über die Straße führen und dann dürfen wir das auch abspielen. Ja, Alter, für die Folge müssen wir locker 1000 Omas über die Straße helfen, Mann. Bis das Das wieder, ist, als bis hätten das. wir drei vors Auto geworfen. Ja. So ein Gehfehler verpasst. Sorry, kann ich Ihnen helfen? Ja, Bams. baff. Okay. Was mit deiner So. Weinschorle? Gib mir mal ein Status-Update. Ja, die muss ich jetzt erstmal machen. Warte, ich gehe jetzt mal eben los. Sekunde. Herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge 100. Drei Jahre, 100 Folgen. Seit einer Woche haben wir das angekündigt und es diesmal geschafft, uns tatsächlich pünktlich sonntags zusammenzufinden. Wie immer, auch in der 100. Folge präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Checkt die Facebook-Seite und basket.de, wenn ihr mehr wissen wollt. Ja, wir haben einiges für euch vorbereitet. Ich fühle mich so A, so aufgeregt und B, so, ja, ich weiß nicht, vorbereitet wie lange nicht mehr. Ich habe jetzt hier jede Menge schriftliche Notizen mir gemacht. Das kann man fast gar nicht mehr auf eine Seite hier in einem schönen Notepad von Windows tun. Und ich habe ein schönes belgisches blondes, also ein Bier in der Hand. Und noch ein paar Nachos. Geil. Ich habe Ringlis von Funny Frisch, diese Chips Cracker, Katastrophe. Brezeln, Wein und Coke Zero und Ja, du wurdest Zigaretten. auch in die Weinschorle genötigt gerade. Ich habe gesagt, ich leg auf, wenn du dir kein alkoholisches Kaltgetränk vorsetzt. Ja, und So läuft das bei uns. ich habe gesagt, wir haben Trink mehr 13. Alkohol, liebe Kids. Ich habe gesagt, wir haben 13 Uhr, ist vielleicht ein bisschen früh, das war dir egal. Da ich kein Bier mehr Ja. habe, ist es dann jetzt direkt der Wein geworden. Wir haben einiges mit euch vor. Richtig, richtig viel. Und tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, ist es wirklich so, dass wir uns seit langer Zeit mal wieder Notizen gemacht haben zu irgendwas. Tausend Sonst hauen wir das Zahlen. alles aus der Hüfte. Genau, ja, so halb, ne? 1000 Zahlen zu 100 Folgen. Wir wollen mit euch zurückgucken auf 3 Jahre Podcast. Wir wollen mit euch zurückgucken auf 3 Jahre NBA. Wir wollen mit euch zurückgucken auf diese verrückten letzten 72 Stunden, die in der Free Agency abgegangen sind. Und, eine ganze Menge. Crazy. Wird auch ein langer Pod heute. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgenommen. Wenn ihr das runtergeladen habt, habt ihr es vielleicht schon gesehen. Wir werden es so ein bisschen aufteilen. Da wir drei geworden sind, ist es natürlich ein Jubiläumspod und da müssen wir natürlich ein bisschen Recapping machen. Wir werden jetzt weniger nochmal euch die Anfänge von uns erzählen, die länger dabei sind schon. Und das sind ja durchaus sehr viele von euch, wissen ja ungefähr, wie wir angefangen haben. Wir werden wohl aber ein kleines Recap machen, was wir so gemacht haben in den 3 Jahren und was uns am besten gefallen hat. Vielleicht auch da, wir werden die unterschiedlichen Segmente nennen, die wir gemacht haben. Sagt uns doch einfach, wenn ihr Bock hättet, hey, macht das doch nochmal, das war echt witzig oder das kenne ich nicht, gerne Feedback geben. Und dann schauen wir vor allem auch mal zurück, was in den letzten 3 Jahren in der NBA so passiert ist. Ich meine, das ist ja doch interessant. Wir haben jetzt ein paar alte Folgen reingehört. zu hören, was sich getan hat, an Paradigmenwechseln, oder eben auch am Personal. Ja, total verrückt. Also ich habe jetzt auch die letzten Tage so ein bisschen gekramt in alten Folgen und viele Sachen auch einfach schon vergessen. Also nicht unbedingt vergessen im Sinne von, das weiß ich nicht mehr, sondern das hat man einfach nicht mehr im Kopf, welche Spieler ihre Karrieren beendet haben, wer tatsächlich Champion geworden ist. Die Miami-Sache mit Wade, LeBron und so weiter und so fort hat man jetzt gar nicht mehr so präsent auf dem Tisch und den Ray Allen Dreier und. Es ist so viel passiert, aber anfangen wollen wir eigentlich mit einem kleinen Rückblick auf unsere 3 Jahre. Genau, ich habe tatsächlich mal die Segmente, also die Segments rausgeschrieben, die wir so gemacht haben. Interessant ist, dass mal jemand uns gesagt hat, dass er denkt, dass wir so ein bisschen wie Grantland seien. Das haben wir ehrlich gesagt als Lob aufgenommen. Natürlich haben wir den Anspruch, individuell zu sein, uns nicht unbedingt in eine Schublade packen zu lassen. Aber Grantland, und das ist ja auch interessant, weil das Grantland es ja natürlich mittlerweile auch nicht mehr gibt und das schon länger, als wir den Pod gestartet haben, eine große Inspiration für uns, glaube ich, beide war. Einerseits von der Mischung aus Popkultur und Basketball, das ist für dich, glaube ich, auch eine sehr große Komponente gewesen. Andererseits aber auch so von dem analytischen Herangehen und ja, doch ein bisschen herausstechen oder hervorstechen aus der grauen Masse. Und ich glaube, das fanden wir beide sehr gut. Und da haben wir uns auch inspirieren lassen und haben eben dementsprechend recht viel kreative Segments im Laufe der Zeit gemacht. Ja, also wo du die Segments gerade ansprichst, ich glaube, das war auch oder mir hat das immer super viel Spaß gemacht. Also ob es jetzt die Wetten waren oder andere Sachen, die du gleich noch nennen wirst, immer mal so ein bisschen auch aus dem Alltag der NBA rausbrechen, sage ich mal, und irgendwie sein eigenes Ding irgendwie versuchen. Und natürlich das Ganze immer mit einem Augenzwinkern, weil wenn ich nachher die Stats vorlese, wird es auch ein Stat zum Beispiel geben. Ach, der nackte Nachbar ist übrigens wieder da. Das ist auch ein Segment, was wir regelmäßig haben. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, da gibt's zum Beispiel auch Zahlen, wie oft wir Blödsinn erzählt haben und wie oft wir uns entschuldigen mussten und doch nicht aufgenommen haben. Also, das sind wahrscheinlich auch schon so Evergreens mittlerweile. Ist so. Ich glaube, ja, im Laufe der Folge werden wir schon noch ein bisschen schmunzeln und Nostalgie verspüren, aber fangen wir doch direkt mal an. Sag du mir jeweils in einem Satz, vielleicht zu ein, zwei oder drei oder allen Segments, die ich jetzt nennen werde, was du davon hältst und was du so aus dem Stand heraus davon darüber denkst. Wir haben jetzt ehrlich gesagt die Sachen nicht durchgesprochen vorweg. Also wir haben, wie ihr das von uns kennt, recht schnell auf den roten Knopf gedrückt, um aufzunehmen. Insofern ist das jetzt alles auch recht neu. Nicht neu ist, dass wir die Klippe gemacht haben. Ich glaube, das ist ein Segment, das wir auch nochmal weitermachen werden, immer zu Beginn der Saison. Das finde ich immer sehr spannend. Sagt vielleicht du gleich nochmal ein bisschen, was dahinter steckt. Wenn ich du wäre, die GM-Version haben wir gemacht. Oh ja, Wir haben stimmt. Teams adoptiert, das haben wir im Prinzip seit Beginn, Podcast 3, 4, glaube ich, haben wir schon damit begonnen. Panic Button, Contender oder Pretender haben wir gespielt und jetzt machen wir vielleicht da erstmal einen kurzen Cut und dann nimmst du ein Ja, paar Sachen an. also was mir immer am allermeisten Spaß gemacht hat, das hattest du direkt zu Anfang, als wir mit dem Pod angefangen haben, mit reingeworfen, ist die Teams adoptieren. Weil ich fand, da hat man so richtig die Möglichkeit dann gehabt, wenn ihr jetzt über Kommentare oder wie auch immer auf Facebook, Twitter und so weiter ein Team ausgewählt habt für uns für die nächste Woche, dann hat man so richtig Zeit gehabt, sich da reinzufuchsen, sich wirklich mal alle Zahlen anzugucken, von Salary Cap über die Spieler, über das System, was die spielen, über Stats und so weiter. Das sollten wir auf jeden Fall weitermachen, finde ich, weil das gibt einem halt irgendwie die Möglichkeit, auch abseits der ganzen generellen Infos, die so täglich auf einen reinprasseln in der NBA, wirklich mal tiefer reinzugucken. Die Klippe fand ich auch immer ziemlich geil, ehrlich gesagt. Ich kann mich erinnern, da kommt ja dann später noch ein Segment, dass ich mal jemanden über die Klippe geworfen habe, was mich dann noch Wochen und Monate lang verfolgt hat. Das haben wir mit einigen Spielern gemacht. Und das, wenn ich du wäre, das GM-Spiel, das fand ich auch sehr lustig, muss ich sagen. Ja, ich glaube, wie gesagt, einige Sachen haben sich schon etabliert mittlerweile. Teamadoption, auch dass eben jedes Team nur einmal gewählt werden kann. Da habt ihr auch immer sehr gut mitgespielt, dass man dann eben nicht in der ersten Woche der Saison irgendwie die Warriors nimmt. Das kam dann immer erst am Ende des Jahres. Das macht immer sehr viel Spaß, auch einfach nicht, um nicht einfach ein Podcast zu sein, der irgendwie die News und ESPN rezitiert. Was ist passiert? Okay, zack, zack, zack, da kann man eine Stunde Content vollpacken und dann war's das, sondern ein bisschen amüsant, informativ zu sein und das eben zu mischen. Das hat sich dann bei einigen anderen Segmenten dann ein bisschen mehr in Richtung Entertainment begeben. Jetzt gerade die Rankings, die wir gemacht haben. Ich erinnere mich an, ich habe es jetzt mal Big Pimpin genannt. Ihr kennt das. Das ist im Prinzip müssen wir es ja wirklich der Clay Thompson Gedächtnis Award nennen. Wir haben die Spitznamen gemacht. Wir hatten tatsächlich in Folge 29 unsere Most Hated Players. Oh ja. Könnt ihr gerne nochmal nachhören. Ich werde ab und zu mal ein paar Folgen nennen hier. Die Snitch-List haben wir in Folge 82 gemacht. Ja, mit George Karl, als er gerade sein Buch geschrieben hat. Das stimmt. Prima Schlangenzunge war unter anderem auch dabei und einige basketballerische Anekdoten. Ja, das stimmt. Wir hatten auch mal Awards, ne? Den Stinker der Woche zum Beispiel. Ja. Den haben wir auch relativ am Anfang gemacht. Das ist irgendwie über die Monate und Jahre, muss man ja jetzt schon sagen, ein bisschen eingeschlafen, aber vielleicht holen wir den auch nochmal aus der Mottenkiste raus. Richtig. Contender oder Pretender ist so ein bisschen selbsterklärend. Panic Button haben wir gemacht. Das war eher dann genau das Gegenteil bei Teams, denen es nicht so gut ging und die eben entscheiden mussten, wo es hingeht mit der Franchise. Das ist immer eine gute Möglichkeit gewesen, ein bisschen über das große Bild zu sprechen. Wir hatten natürlich die Altbierwetten in der Offseason, wo wir im Prinzip dem anderen etwas schmackhaft machen gemacht haben. Da fallen dir bestimmt auch auf Anhieb ein paar ein, die du gleich nennen kannst. Und wir hatten Herzblatt. Da hat einer sich vorgestellt und hat gesagt, wer er war, und dann musste der andere raten, wer sich hinter der Tür versteckt. Stimmt. Also meine Alltime, also das mit den Altbierwetten, das war natürlich noch einfacher, als du auch noch in Düsseldorf gewesen bist. Das ist ja vielleicht auch, das sollten wir nachher auch nochmal ansprechen, vielleicht wissen das einige gar nicht, dass wir ja gar nicht mehr zusammen jetzt in einem Raum sitzen, sondern über 8500 Kilometer auseinander, weil du eben nach Shanghai gezogen bist. Aber zurück zu den Altbierwetten. Damals war das natürlich noch ein bisschen einfacher, die einzulösen. Nichtsdestotrotz fand ich das immer ein schönes Segment, weil da durchaus echt kreative Wetten bei rausgekommen sind. Und meine All-Time-Favorite-Altbierwette war, als du mir angeboten hast, dass Chris Bosch mehr Punkte erzielen wird als die Durchschnittstemperatur in Miami in dem Jahr. Das fand ich super geil. Das ist tatsächlich, ohne jetzt irgendwie uns auf die Schulter klopfen zu wollen, oder lass mich das rephrasen, in der Tat, ich klopfe uns auf die Schulter jetzt, ist es spaßig und Entertainment, aber es ist tatsächlich auch irgendwo nah dran, weil ich habe natürlich nachgeguckt und die Durchschnittstemperatur lag irgendwie bei was, 23 Grad. Ja, ja. Und das war in einem Jahr, wo eben, glaube ich, die Big Three noch da waren, und dann war wirklich das Over-Under mehr oder minder genau an dem Punkt. Und anstatt eben zu sagen, okay, Over-Under 23, verbindet man das dann ein bisschen. Ich habe so gelacht. Das hat auch viel Spaß gemacht. Ich fand übrigens unsere Anekdote NBA Kaffeeklatsch, aber Klatsch dann mit C-L-U-T-C-H, fand ich super. Memory Lane natürlich auch zu erwähnen, das ist so ein bisschen das verlorene Segment. Das ist nicht tot oder noch nicht. Wir haben immer noch Grant Hill in den Schubladen. Gott sei Dank spielt er nicht mehr und rennt uns nicht mehr weg. Ich denke, das werden wir noch weiterführen, und das hat ja auch super Feedback bei euch bekommen. Mhm. Das ist auch so eine Sache, Memory Lane. Also wir haben es viel zu wenig gemacht über die Zeit, als du irgendwann mal gesagt hast, hey, lass uns doch mal gucken, ob wir vielleicht mal ein bisschen abseits des Tagesgeschehens über ältere Spieler, Teams oder sonst irgendwas reden. Und das ist halt so ähnlich, also mir hat das super viel Spaß gemacht, weil es so ähnlich ist wie die Teamadoption, dass man sich mal Zeit nimmt und wirklich mal irgendwie in den Büchern wälzt und in den Statistiken wälzt. Also wir haben zum Beispiel die 7 Seconds or Less Suns gemacht. Das hat man halt so tagtäglich nicht mehr so vor den Augen, und das ist cool, wenn man da einfach nochmal reingucken kann. Und wie gesagt, wir sind bei allen Sachen, die wir jetzt aufzählen, immer super dankbar für euer Feedback, und gerade bei Memory Lane hatten wir das Gefühl, dass euch das auch viel Spaß gemacht hat. Auf jeden Fall. Das ist auch, was uns tatsächlich antreibt. Also wir haben schon mega viel Spaß, auch einfach generell über Basketball zu sprechen, und haben uns ja so eigentlich auch irgendwie zueinander gefunden und haben jetzt über die 3 Jahre und vor allem die 2 Jahre, die ich in Shanghai wohne, schon natürlich echt regelmäßig Kontakt. Und das ist schön, dass das so gewachsen ist. Aber ja, ihr seid doch so ein bisschen, um im Sportlichen zu bleiben, der Knorpel, der die Gelenke zusammenhält, nämlich unseren Podcast. Wir wollen also, dass das natürlich genauso bleibt, und freuen uns wirklich über jeden Kommentar oder auch einfach nur jeden Hörer. Ab Folge 42 ist es so gewesen, dass ich dann umgezogen bin. Was interessant war, weil wir da wirklich nicht wirklich wussten, inwieweit es weitergeht, inwieweit wir das mit der Regelmäßigkeit so aufrechterhalten können, eine Zeitverschiebung. Hat dann aber ganz gut geklappt und auch die Qualität leidet nicht unbedingt darunter. Wir haben uns ein paar alte Folgen angehört, die sehr verbesserungswürdig waren von der Technik her. Gleichzeitig muss ich sagen, ihr kennt das ja vielleicht, wenn man sich irgendwie ESPN-Podcasts anhört oder sowas. Das ist teilweise schon echt frech, mit welcher schlichten Qualität die aufgenommen werden. Und ich glaube, da haben wir uns recht arrangiert. Das raff ich auch bis heute nicht, ehrlich gesagt. Also oft ist es ja so, dass dann auch Leute reingeholt werden in andere Podcasts per Telefon. Warum kriegen das auch die großen Podcasts nicht hin, dass man es einigermaßen verständlich in einer guten Qualität macht? Zum Beispiel über Skype. Ich meine, jetzt gleich kann es auch wieder so sein, dass man mein Internet ausfällt oder wie auch immer, aber es ist zumindest, glaube ich, hörbar. Und das ist bei anderen Podcasts halt teilweise echt schwierig, wenn die da irgendwie so eine komisch knackende Leitung, nehmen, um sich da miteinander zu unterhalten. Ist so, tatsächlich sehr sonderbar. Ich habe jetzt noch ein super überleitendes Segment sozusagen. Ich würde nämlich dann jetzt sagen, nach dem, was ich jetzt sage, reden wir so ein bisschen über die Entwicklung in der NBA und was sich da in den letzten 3 Jahren getan hat, wie wir das beobachtet haben und eben dann aktiv miterlebt haben als Podcaster. Ich habe und zwar 4 Spieler tatsächlich. Ich weiß nicht, ob dir ein fünfter einfällt. Ich nenne sie die From Downtown All-Stars. Und ich kann mir vorstellen, dass du von den 4, die ich hier stehen habe, ein paar zusammenbekommst. Die From Downtown All-Stars sind wahrscheinlich die Rollenspieler und marginalen, ja, NBA Fringe Players, die unglaublich häufig in unserem Podcast genannt worden sind. Wie wahrscheinlich nirgendwo anders. Und ich habe 4 Namen hier stehen, von denen du jetzt, sage ich mal, ein bisschen Druck, mindestens 2 erraten solltest. Also, der All-Time Erste, den ich auf jeden Fall nennen würde, wäre, glaube ich, Tony Allen. Wir haben ihn den Grindfather genannt und uns gleichzeitig auch die Grindfather aus Düsseldorf, als wir damals über Memphis gesprochen haben. Da ist unter anderem die Folge mit den zirpenden Hatern entstanden, wenn ihr euch da vielleicht noch dran erinnert. Da ging es nämlich um Tony Allen. Ich glaube, er ist einer, bei der auf deiner Liste stehen sollte. Dann kann ich mir vorstellen, dass vielleicht George Hill auf der Liste steht, weil ich glaube, wir No! haben. Nein? Dann muss er Nein! aber der Fünfte sein. Ich glaube, wir haben selten Weiß? jemanden so abgefeiert wie Das George stimmt, Hill. das. Nein, das stimmt. Verkennst mich aber vielleicht. Ich meine damit nicht basketballerisches Können. Bei weitem nicht. Keiner der Leute, die hier auf Dann meiner ist es Liste Gigi stehen. Datome. Yes! Das musste sein. Und jetzt Und hast du noch ein paar. Geoffrey Yes! Laverne. Joffrey Lavigne steht auch drauf. Ja, Bester Name siehste. der NBA. Dann habe ich meinen Soll doch schon erfüllt. Wer ist denn der Vierte? Du kennst die beiden auf jeden Fall noch. Also einen hast du sogar mit nach Amerika genommen. Fat Cat Felton. Yes! Richtig. Und der letzte hat in meinem Team gespielt und wir haben ihn zum besten Teammate des Jahrhunderts gekürt. Zum besten Teammate? Hat nicht viele Haare. Einer der besten Instagram-Accounts aller Zeiten, Mann. Yes. Wie heißt er denn gleich? Believe. Hilf mir mal. Charlie V. Charlie V, Mann. Ja, selbstverständlich. Charlie V. Ach, wie geil, stimmt. Ja, der hat wirklich öfter mal Platz gefunden bei uns. Hey, wir haben so viel über Charlie Villanueva gesprochen. Ja, du hast Hat recht. die meisten Dreier-Field-Goal-Attempts per 36 Minuten gehabt, aller Zeiten, würde ich sagen. 2 Minuten gespielt, 4 Dreier geworfen. Ach schön. Ja, das sind tatsächlich 4 Ausnahmekönner. Nicht unbedingt, wie du sagst, auf dem Feld, aber ganz wichtiger Bestandteil von 3 Jahren from downtown. Richtig. Ach schön. Was habe ich denn noch hier stehen? Wollen wir. Ich habe auch noch so ein paar Anekdötchen. Wir können die aber auch hinten raus noch machen, wenn wir jetzt erstmal über die 3 Jahre NBA sprechen, oder? Machen wir das? Ja, Ja. weil dann werden wir ein bisschen relevanter wieder, was das Basketball Spielen betrifft. Ich glaube, wir haben ja mehr oder minder angefangen mit den Superteams. Also man könnte ja sagen, dass Boston um Garnett, Allen und Pierce das erste wirkliche Dreier-Superteam war, aber mit den Heatles und LeBrons Abschied, ja, ist es natürlich so geworden, dass das zum Trend geworden ist, insbesondere dann natürlich auch den Golden State Warriors durch diesen Wahnsinnsvertrag von Steph Curry und der Entwicklung von Draymond Green. Das war im Prinzip das Jahr, wo wir begonnen haben, dann auch 2014. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich habe mich gerade noch mal dran erinnert. Auch dieses Revenge-Jahr, sage ich da mal, von den San Antonio Spurs, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Also dass tatsächlich in dem Jahr, du hattest gerade die Miami Heat und das Superteam angesprochen, mit dem reellen Dreier, den ihr alle tausendmal schon gesehen habt, in Spiel 6 der Finals, dann das Revenge-Jahr von San Antonio, wo die ganze Saison nur darauf gewartet worden ist, eigentlich fast ähnlich zu der jetzt in der letzten Saison von den Golden State Warriors, dann quasi diese Kerbe wieder auszuwetzen. Ja, und dann die Entwicklung der Teams ist, glaube ich, super interessant. Also die Superteams, da reden wir ja gleich in der Free Agency sowieso nochmal drüber. Wenn wir über die Free Agency reden, wie sich jetzt die Teams alle formieren. Das hat damals, als wir angefangen haben, glaube ich, so richtig dann Fahrt aufgenommen. Aber auch die ganze Small Ball Era zum Beispiel. Das ist auch jetzt, sage ich mal, in den letzten 3 Jahren eigentlich ein ganz neues Spielsystem, was irgendwie so richtig Fuß gefasst hat bei vielen Teams, nicht nur bei den Golden State Warriors. Ich habe es tatsächlich hier betitelt in meinen Notizen, die Jagd nach den Prototypen. Was sich anhört wie so ein Indiana-Jones-Titel, ist tatsächlich ein Trend, den man sehr, sehr stark verfolgen kann. Ich habe hier nämlich drei Leute oder drei Prototypen aufgeschrieben, von denen im Prinzip in einem Championship-Team mindestens zwei, wenn nicht alle drei vorhanden sein müssen. Ich habe da in der Tat ein bisschen Zeit sogar reingesetzt. Der erste Prototyp, und das ist auch sehr wichtig, weil es ja eigentlich keinen Point Guard per se mehr gibt. Es gibt ja im Prinzip nur noch Ballhändler oder Playmaker. Und ich habe es tatsächlich den Pick and Roll Playmaker genannt. Sei es ein Chris Paul, ein Steph Curry mit seinem Hesitation Move und seinem Jumper oder eben ein James Harden. Das Pick and Roll ist immer noch viel wichtiger geworden, als es ohnehin 2014 schon war. Und das ist einer der Prototypen, der moderne Ringbeschützer. Ist im Prinzip wirklich die letzte aussterbende Art des Big Man. Und dann eben der Verteidiger mit Dreier, sozusagen die Weiterentwicklung des 3D-Spielers, der aber 1 bis 4 switchen kann. Und das ist wirklich 1 bis 4. Also Point Guard bis Power Forward, der also dementsprechend auch sehr viel kleiner ist, sehr viel beweglicher und den Dreier trifft. Das wird man dieses Jahr sehen, natürlich in der Free Agency mit Otto Porter ist zum Beispiel einer der Spieler, die deshalb wahrscheinlich eine dreistellige Millionensumme bekommen werden, obwohl er gar nicht mal zu den Besten in der Liga zählt, was das betrifft. Kawhi Leonard natürlich mit Abstand der Beste. Das ist so ein bisschen die, wie gesagt, das neue Paradigma, dass jedes Team nach diesen Spielertypen sucht. Ja, und vollkommen richtig, alle Punkte, die du jetzt angesprochen hast, für mich so das Kernelement oder das Kernwort, was man vor allem seit 2014 eigentlich bei jeder Analyse jedes Teams hört, ist, wir brauchen irgendeine Stretch 4, Stretch 5, wir müssen das Spiel auseinanderziehen, und so, also dieses Stretchen, angefangen von dem Pick and Roll, was du gerade erzählt hast, aber auch von diesen modernen Ringbeschützern, da gibt es einerseits, also ich glaube, da gibt es irgendwie zwei interessante Entwicklungen. Du hast einmal Leute wie zum Beispiel Rudy Gobert oder DeAndre Jordan, die im Grunde das weiterentwickelt haben, was Dwight Howard schon vor 8, 9 Jahren gemacht hat, nämlich dieses Pick setzen und dann stark zum Korb abrollen, Alley-oops fangen und so weiter. Und auf der anderen Seite jetzt diese neue Generation mit Kristaps Porzingis, Karl Anthony Towns, Anthony Davis, die halt das auch machen, aber das Spiel viel weiter auseinanderziehen, weil sie eben trotz ihrer 2,15 Meter den Dreier treffen. Also quasi die Entwicklung so zwischen, oder ja, weiß ich nicht, also die Weiterentwicklung von Dirk, wenn du so willst, was die Größe des Spielers angeht, aber dann jetzt nicht mehr nur auf die Viererposition, sondern auch auf die Fünferposition beschränkt. Absolut. Dennoch wird natürlich häufig dann noch, wenn mit einem dominanten defensiven Big Man gespielt, wenn der aber erfolgreich spielen möchte, und das sieht man ja schon mit den Limitationen, die der DeAndre Jordan teilweise hat, obwohl er ja elitär ist in diesen beiden Ebenen des Spiels, dass man offensiv Probleme hat, sogar wenn er nur mit Shootern umgeben ist, dass du also eben einen abrollenden Spieler hast, wie du sagst, der gefährlich ist im Pick and Roll, vor allem als Abnehmer von Alley-oops. Und Durchsteckern am Ring. Und das hat das Spiel natürlich echt wirklich wahnsinnig verändert, den Small Ball Trend absolut begünstigt, weil dadurch im Prinzip egal ist, ob du einen 2,10 Meter Typ weiß ich nicht, an der Baseline am Dreierbereich sitzen hast oder einen Small Forward. Insofern kannst du ruhig auch einfach wirklich sehr, sehr klein gehen. Und das ist ja wirklich zu einem Extrem mittlerweile ein Trend in der gesamten Liga. Total. Und dann Das hattest du auch gerade schon angesprochen in deinem ersten Punkt mit den Pick-and-Rolls. Vor allem die letzten 3 Jahre, wenn wir jetzt das mal beschränken auf die Zeit, in der wir den Podcast machen, ist die Ära der Point Guards. Ich glaube, es gab noch nie so eine, es gab natürlich immer schon fantastische Point Guards, aber diese, man sagt ja auch dieser Spruch Point Guard Driven League, das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren nochmal viel stärker rauskristallisiert. Nicht unbedingt, dass jetzt auf die NBA gerechnet, auf die ganze Historie der NBA, die besten Point Guards spielen, aber ich glaube, die Dichte an sehr, sehr guten Point Guards war noch nie so hoch wie in den letzten, sag ich mal, 3 bis 4 Jahren. Ja, ist witzig, da werden wir auf jeden Fall nachher dann im Free Agency Talk nochmal drauf zu sprechen kommen. Insbesondere Jeff Teague, Ricky Rubio und Jrue Holiday natürlich und Konsorten. Ich hatte da einfach mal gebrainstormt und dir meine Top 16 Point Guards geschickt. Ja. Und tatsächlich ist Jeff Teague und Jrue Holiday da auf Rang 15 und 16 und das verdeutlicht natürlich, inwieweit diese Position absolut stacked ist und ja, verrückt, die Liga absolut dominiert. Total, aber verrückt eben, wenn du schon sagst, du setzt die auf 15 und 16, wenn wir dann gleich drüber sprechen, was da trotzdem für Gehälter bei rauskommen, ne? Ob das natürlich smart ist oder nicht, bleibt eine andere Geschichte und das werden wir sicherlich in Länge nachher diskutieren. Ich würde auf jeden Fall noch etwas erwähnen wollen, was du sicherlich auch auf deinem Spickzettel hast und das ist auch sehr eng mit uns verbunden persönlich, weil wir basketballerisch sozialisiert worden sind mit bestimmten Spielertypen. Ja. Genauso wie es vorher eine Generation war mit Elijah Warren Stockton oder Stockalone und Michael Jordan natürlich oder Patrick Ewing, sind wir eine Generation, die eben mit den Kobes, den Paul Pierces, Garnetts, Duncan, Steve Nashs und The Last of a Dying Breed natürlich dann halt den Dirk Nowitzkis und Vince Carter sozusagen dann mit Abstrichen aufgewachsen sind. Und von den ganzen Spielern sind eben im Prinzip wirklich nur noch Dirk und Vince Carter, vielleicht Jason Terry, aber nur, weil es dieselbe Generation ist, natürlich bei weitem nicht, was den Impact betrifft, noch in der Liga vertreten. Und das waren natürlich sehr schmerzhafte Abgänge, die aber auch einfach zeigen, dass die Liga sich weiterentwickelt. Ich kann mich erinnern, vor allem als Kobe damals sein letztes Spiel hat, da hatten wir einen Facebook-Post geschrieben und da auch so ein bisschen auf die Karriere zurückgeblickt und ich glaube, das ist sogar bis heute einer der reichweitenstärksten Posts gewesen, weil euch eben, also ihr kommt ja aus der gleichen Generation und dann mit den gleichen Spielertypen wie wir, euch das einfach auch wahnsinnig viel bedeutet hat. Also ich kann mich erinnern, dass ich schon so ein bisschen Wässerchen im Auge hatte, als Kobe dann sein letztes Spiel hatte, genauso wie bei Tim Duncan, was auch super emotional war. Und ja, für die neue Generation sind das jetzt andere. Wahrscheinlich wird man in 5, 6 Jahren dann das Gleiche, also natürlich wird man das machen, dann über LeBron reden und so weiter, über Wade, über diese ganzen Draft-Jahrgänge, die unmittelbar nacheinander kamen. Aber du hast schon recht, für uns, die wir da vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren angefangen haben, so richtig mit Basketball, sind das natürlich in erster Linie die Spieler gewesen, denen wir auch so eine kleine Träne nachweinen. Ja, definitiv. Steve Nash übrigens von der Liste jemand, der den leisesten Abschied gehabt hat. Eigentlich hatten alle anderen Spieler, vielleicht Paul Pierce auch noch, lag aber eher daran, dass er natürlich sehr viel noch Franchises gewechselt hat am Ende seiner Karriere. Mhm. Steve Nash, derjenige, der ein bisschen den leisesten Abschied hatte, was für mich recht schade ist. Wir haben über Grantland gesprochen. Da lohnt sich's wirklich, wenn ihr irgendwie ein Stündchen Zeit habt oder ein bisschen mehr, nochmal The Finish Line anzuschauen. Das hatten wir auch erwähnt in einem unserer Podcasts. Da kam der gerade raus tatsächlich, den ich mir nochmal angehört hatte. Das war eine grandiose Kurzdokumentation von Grantland, einer der wenigen, die sie im Filmbereich dann gemacht haben oder im Sportdokumentarbereich über das letzte Jahr von Steve Nash bei den Los Angeles Lakers. Ja, und wie die Leute gegangen sind, ist halt auch super unterschiedlich gewesen. Das reichte ja das Spektrum von dieser großen Farewell-Tour von Kobe, dann zu Leuten wie Tim Duncan, die dann auch super leise, aber auch seiner Persönlichkeit entsprechend eben abgetreten sind, bis hin zu Leuten wie Steve Nash, wo es einfach gesundheitliche Gründe hatte. Ich kann mich noch gut erinnern, wie damals auf Steve Nash rumgehackt worden ist, vor ein paar Jahren, als er dann zurückgetreten ist, von wegen, ja, du bist ja trotzdem auf dem Golfplatz und bla und mit deinen Kids irgendwie auf dem Basketballplatz und du willst ja nur diese 12 Millionen von den Lakers noch mitnehmen, wo er dann völlig zu Recht gesagt hat, ja, aber es ist einfach was anderes, als ob ich sonntags nachmittags meinen Sohn verteidige oder jede zweite Nacht John Wall oder Russell Westbrook. Das ist schon schade, ich finde auch, dass da manchen vielleicht nicht der Abschied gegeben worden ist, den sie verdient hätten. Auch das vielleicht von mir als letzten Punkt zu Nash und Konsorten. Steve Nash hat in einem Interview gesagt, dass er tatsächlich seit seiner Karriereende, seines Karriereende, seines Karriereende nicht mehr ein Basketball in der Hand hatte oder zumindest kein Basketball mehr gespielt hat. Was ich auch absolut wahnsinnig finde, wenn du wirklich nichts anderes machst, seitdem du irgendwie jung bist, alles ist darauf hinaus oder darauf getunt, eben erfolgreicher Basketballprofi zu werden, dass du von heute auf morgen dann das alles nicht mehr hast, da fällst du, glaube ich, schon noch ziemlich in ein Loch. Ja, das kann ich mir auch verstehen. Ähnliches sagt Kobe übrigens auch, dass er kein Basketball mehr spielt. Ich habe noch ein, zwei Punkte, was auch mit unserem Podcast, aber auch mit der Entwicklung der NBA zu tun hat. Das lief ja irgendwie alles so ein bisschen einher natürlich. Du hast damals vor ein paar Jahren, als wir angefangen haben, den Begriff des Telephone Games Ja. in den Ring geworfen, beziehungsweise gegründet quasi oder ins Spiel gebracht. Nämlich immer dann, wenn ein Spieler super heiß läuft, was da am Anfang vor allem Steph Curry war, über den du gesagt hast, hey, Telephone Game, also für die Leute, die das damals nicht mitgekriegt haben, ist quasi so, wenn irgendein Spieler heiß läuft und man kann irgendwie ein Spiel live gucken nachts, dann ist das der Moment, wo Phil mich oder ich ihn angerufen habe und gesagt, so, mach sofort den Fernseher an. Steph macht gerade irgendwie 25 Punkte in einem Quarter. Das heißt, in 3 Jahren NBA sind ja auch viele Sachen einfach, was Stats angeht und so, die immer einen riesen Platz in unserem Podcast gefunden haben, passiert. Ich erinnere mich zum Beispiel an die 37 Punkte von Klay Thompson in Nein, einem Viertel, Wahnsinn. ne, die 73 Siege der Warriors, jetzt in der letzten Saison das Triple-Double von Russell Westbrook, ob man das jetzt toll fand oder nicht, war es trotzdem irgendwie eine einmalige Sache. Dann diese ganzen wilden Spiele, die 62 Punkte von Melo, die in der Nacht danach quasi, glaube ich, die 58 Punkte von LeBron, all solche Geschichten, die immer wieder irgendwie jede Woche aufgetaucht sind. Ja, das sind die Stories, die man doch langfristig auch im Kopf behält. Witzig, inwieweit das vielleicht bei Devin Bookers 70 Punkten noch genauso sein wird Stimmt. oder nicht, weil das in gewisser Weise natürlich auch in einem Atemzug erwähnt werden muss. Gleichzeitig, ich glaube, das Spiel war in Mexico City, wenn ich mich nicht irre. Ich meine auch. Und dazu halt die Suns, die im Prinzip dann schon Ende Februar, März, mehr oder minder auch nur noch im Tankmodus waren. Und ich weiß nicht, ob das was zählen sollte. Das bleibt vielleicht für einen anderen Podcast, aber du hast auf jeden Fall recht. Das sind so Meilensteine, die man auf jeden Fall dann noch im Kopf hat. Ray Allens Dreier ist natürlich auch mit zu erwähnen. Das wird allerdings nicht 2014 gewesen sein. Ich glaube, das war, schieß mich tot, 2012. Ja. Nachdem dann eben die Revenge kam, das ist übrigens auch einer der Spieler, die eher sehr sonderbar seinen Abschied gefeiert haben. Eigentlich gar nicht offiziell bisher, oder? Ja, eben. Ja. Nicht offiziell retired. Ja. Ja, richtig geil. Also das sind wirklich, als ich jetzt auch zurückgeguckt habe, das sind wirklich Sachen, an die man sich auch noch über Jahre hinweg erinnern wird. Ich weiß noch ganz genau, wie wir damals unseren WhatsApp-Chat wieder heiß geschrieben haben, dieses 37-Punkte-Quarter von Clay, das war einfach so krass. Das war so Das war krass. Wahnsinn. Ja, Telephone-Game, wie du damals schon gesagt hast. Ja, also man kann es natürlich auch Twitter-Game nennen im 21. Jahrhundert, aber irgendwie fand ich das passender. Das passt dann auch eher WhatsApp, weil man sich so die ganze Zeit hin und her feuern kann. Das ist vielleicht Bevor auch. wir jetzt Achso, tatsächlich. sorry, ja. Sorry, bitte. Nee, ich wollte nur sagen, diese WhatsApp-Sache, die hat über die Jahre auch immer wieder Platz, auch bei Facebook zum Beispiel, gefunden. Du hast das eine oder andere Mal so Auszüge uns von unseren WhatsApp-Chats, unseren nächtlichen, gepostet. Das fand ich auch immer sehr witzig, wie wir uns da gegenseitig reingesteigert haben. Absolut. Ich habe tatsächlich auch auf meinem Handy noch den ein oder anderen Screenshot mit drauf. Insofern Ja. ist das echt witzig, vor allem hier aus den Finals, wo ich heimlich mit dir getextet habe, du nachts um 3 irgendwann auf in Deutschland und ich im Office. Ja. Und das war schon ziemlich, ziemlich kurios. Aber bevor wir jetzt zur Offseason kommen und zum tatsächlichen heutigen NBA Basketball mit den ganzen Trades und Free Agency Signings, eine Sache, die ich jetzt durch den Rest hinweg des Podcasts noch weiter erwähnen werde. Ich habe ein kleines Power Ranking. Das lohnt sich wirklich übrigens für euch. Wenn ihr ein bisschen in Nostalgie schwelgen wollt und Marius weiß jetzt nicht, was kommt, Nee. schlagt tatsächlich euren Browser auf und gibt ein www.fromdowntown.de/downloads-archiv. Da könnt ihr nicht nur alle alten Podcasts runterladen, sondern kriegt auch noch tatsächlich, und da übertreibe ich nicht, die weltbesten Podcast-Beschreibungen. Und Du ich habe Scheiße. mir von Episode 1 bis Episode 100 alle Beschreibungen durchgelesen Oh nein. und habe euch jetzt ein offizielles Top 5 Power Ranking aller Sätze, die wir darin geschrieben haben. Ich werde es runterbrechen natürlich von 5, Rang 5 bis Rang 1. Rang 1 hört ihr tatsächlich ganz am Ende dieser Episode. Fangen wir aber mal an mit Rang 5. Das wurde geschrieben, ich habe jetzt leider nicht die Folge, ich habe einen Tie, habe also zwei Sätze. Das erste ist, euer Feedback ist willkommen wie ein Draft-Pick für Philly. Ist tatsächlich auch im Jahr 2017 noch so. Und bei uns gibt's mehr Inhalt als Schrauben in die Kerbe. Krass. Also, Rang 4 bis 1 kommt dann im Laufe des Pods. Gucken Geil. Wir auf die Trades. Ja. Ist wahnsinnig passiert, oder? Ey, erstmal ja, wahnsinnig viel passiert, aber mein Lieber, ich musste dir am Telefon tatsächlich sagen, dass Paul George nach OKC gewechselt ist. Du, dass er die erste Reaktion von dir am Telefon war, also über WhatsApp-Telefonie, sonst würden wir uns ja dumm und dämlich nach Shanghai zahlen. Das erste war Stille für 2 Sekunden, gestern, vorgestern. Das zweite war, willst du mich verarschen? Dann wieder Stille. Ja, also ich habe keine Notifikation auf meinem Handy angeschaltet von den diversen Apps, auch weil ich es halt beruflich noch nutze und das sonst permanent irgendwie vibrieren würde jetzt in der F5-Zeit. Ich habe es tatsächlich nicht geglaubt. Und als du mir dann gesagt hast, für wen er weggegangen bin, habe ich mich fast aus dem Fenster gestürzt oder habe direkt ein Bewerbungsschreiben Richtung Indianapolis geschickt als GM-Ersatz, weil da muss jeder gefeuert werden. Das ist absolut unfassbar und dann steigen wir, denke ich, auch damit ein, ja, dass tatsächlich Indiana für ein, die haben ja effektiv Salary dumpen können das und haben sich zeitgleich ohne Abgabe von wesentlichen Assets einen Top was 15 bis 20 NBA-Spieler ins Team. Ey, das ist wirklich nicht mal unbedingt aus der Sicht von Indiana, was die jetzt zurückgekriegt haben, aber das, finde ich, ist der großartigste Move von Sam Presti überhaupt. Dass er es geschafft hat, nicht nur in Paul George, wie du sagst, einen Top-15-Spieler zu kriegen, sondern auch diesen Vertrag für, Achtung, Victor Oladipo, denn auch das ist ein Segment, was immer wieder gekehrt ist im Pod, nämlich unsere Versprecher. Und Oladipo war einer der Spieler, die das immer abgekriegt haben. Dass er es nicht nur geschafft hat, Paul George zu sein, sondern eben auch diesen viel zu hohen Vertrag loszuwerden. Also im Leben hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das funktioniert. Wahnsinn. Klassischer Case, glaube ich, von verzockt. Weil es wurde darüber schon mehrfach berichtet, dass Boston ihnen ein Paket mit Crowder, Smart und dem Memphis-Pick, was ist das, 2020, unprotected, und dem Clippers-Pick angeboten hat. Und das ist allein so, ich Real Talk jetzt, nimm sogar die Picks raus. Marcus Smart und Jay Crowder sind ein besseres Paket als Oladipo und Sabonis. Voll. Absolut. Und dann ohne Picks. Und das war zur Trade Deadline im Februar, ne? Glaube ich, dass die das. Das war jetzt sogar. Das war jetzt, okay. Ich verstehe das überhaupt nicht, Mann. Und auf der anderen Seite, also wenn wir jetzt über die Seite von OKC reden, natürlich ist Paul George erstmal ein Rental. Er hat ja schon oft irgendwie gesagt, und das hört man aus seinen Agentenkreisen, dass er sowieso perspektivisch für die Los Angeles Lakers spielen möchte. Das heißt, im Zweifel hast du ihn jetzt nur ein Jahr. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil jetzt hast du ein Jahr, wo er mit dem aktuellen MVP übrigens, herzlichen Glückwunsch, Russell Westbrook, sehr emotionale Rede, wo er mit dem jetzt zusammenspielen kann und dann vielleicht doch irgendwie auf den Trichter kommt, hey, vielleicht ist das doch hier besser als in Los Angeles, wo ich mit so vielen Fragezeichen dann sein würde. Und auf der anderen Seite, selbst wenn Paul George gehen würde, bist du den Vertrag von Oladipo losgeworden. Also besser kann es doch eigentlich gar nicht kommen. Und der war lousy, der Vertrag. 21 Millionen flat, glaube ich, ja, für die nächsten 3 Jahre. Keine Teamoption, gar nichts. Einfach fix 21 Millionen pro Jahr. Ein PR gehabt von 17 oder 13 oder so letztes Jahr, glaube ich. Zugegeben natürlich nicht in dem besten Umfeld mit einem, wenn man es nett sagen möchte, ballnominanten Point Guard. Aber dennoch sicherlich kein Kontrakt, den man irgendwie mit Herzen in den Augen irgendwie anschaut. Und auch Sabonis hat als Rookie recht viel gespielt, war ein First Rounder, aber das ist so ein Asset, was mit den Jahren wahrscheinlich eher immer schlechter wird. Momentan ist das einzige oder sind zwei Sachen nur gut an ihm, dass er eben noch jung ist und im Rookie-Kontrakt ist, und das ist eigentlich auch alles schon. Dass man dafür Paul George abgibt, ist fast schon ein Verbrechen. Man hätte dann wahrscheinlich eher warten können, wie sich der Markt ausspielt, oder in die Saison gehen können mit ihm und sagen, okay, dann gucken wir halt, was sich an der Trade-Deadline irgendwie ergibt, und geben ihn für einen hohen First-Rounder ab oder sowas, weil das ist absolut eine Katastrophe, und null Return. Also das ist nicht 50 Cent on a Dollar, das ist, du kriegst eine Packung Peanuts für einen Goldbarren. Apropos Verbrechen, geiler Tweet übrigens vom Oklahoma City Police Department, habe ich gesehen, die haben getweetet, uns wurde zugetragen, dass ein Verbrechen an den Indiana Pacers begangen worden ist. Aus unserer Sicht können wir sagen, alles ist legal abgelaufen, herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen Paul George. Ziemlich geil. So ein bisschen wie die Berliner Verkehrsbetriebe, die genau. In Deutschland den besten Twitter-Account haben. Ja, absolut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also natürlich hat Indiana aus unserer Sicht damit ziemlich in die Scheiße gegriffen. Ich kann mir auch vorstellen, also überleg mal, Miles Turner, Jay Crowder und Marcus Smart wären ein tausendfach besserer Building-Block, als die das jetzt haben. Für OKC absolut low risk, glaube ich. Sie haben nicht viel abgeben müssen, um sich jetzt ein Jahr Paul George angucken zu können. Und wer hätte gedacht, im letzten Jahr nach dem Weggang von Kevin Durant, dass sie ihn quasi posthum sofort mit Paul George ersetzen können. Also ich bin gespannt. Natürlich heißt das, dass Russell Westbrook in manchen Spielen nicht mehr 40 Mal auf den Korb knallen kann, aber ich meine, das Zusammenspiel mit Kevin Durant war über die letzten Jahre auch erfolgreich. Insofern glaube ich schon, dass das eine gefährliche Achse ist. Ich weiß nicht, ob es was gibt, was Besseres als ein A als Note. Ich sag jetzt einfach mal Raute, dann ist das eine Raute Plus. Weil, wie gesagt, sie haben auch, wir gehen jetzt sogar mal davon aus, dass es nur ein Rental ist. Ein Jahr, Paul George ist weg danach. Das verbessert die Chancen, dass Westbrook den massiven Vertrag unterschreibt, den er unter die Nase geschoben bekommt, was unglaublich wichtig wäre für OKC. Man ist flexibler, man hat mehr defensive Variabilität, man hat eine gute Verhandlungsposition für Roberson, man hat einen Secondary Playmaker, wenn Westbrook mal auf die Bank geht für die 3,5 Minuten, wie er das tut. Das hat enorm wehgetan im letzten Jahr, vor allem in den Playoffs, wo im Prinzip alles komplett eingebrochen ist und Oladipo dann auch nicht das machen konnte, was man in ihm sah ursprünglich. Also wirklich in jeglicher Hinsicht, egal ob wie man es dreht, ob man es mit einer Flasche Wein anschaut oder absolut nüchtern, ist es immer ein grandioser Trade für Sam Presti. Ich würde Sam Presti eine Statue vor der Arena von den Oklahoma City Thunder bauen, wenn er es dann noch schafft, im nächsten Sommer einen Sign-and-Trade mit den Los Angeles Lakers hinzukriegen und nochmal Assets zurückzukriegen. Aber für Paul Wenn er es geschafft hätte, James Harden im Team zu behalten sich nicht Serge entschlossen. Am Ende des Tages hat jetzt quasi Oklahoma City Serge Ibaka gegen Paul George getradet. Weil für Ibaka damals gab es den Sabonis-Pick und Oladipo, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt haben sie quasi das wieder eingetauscht, nur den Pick behalten. Nicht den Pick behalten, sondern... Nee, Oladipo haben sie einen First-Rounder für abgegeben. Das war doch noch ein bisschen mehr. Sie hatten Kevin Martin, Gott hab ihn selig, ja. Für ein Jahr Gott damals. Hab ihn selig. Ja, stimmt. Also großartiger Move. Aber da greifen wir zu sehr in die Memory Lane Kiste fast schon. Das ist gefährliches Territorium für uns, Marius. Ja, du hast recht. Ich sollte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Der zweite riesen Blockbuster Trade, der passiert ist. CP3 spielt jetzt mit James Harden zusammen. Muss mir kurz den Mund abwischen. Hast du eigentlich das zweite Bier schon auf? Das ist so witzig, dass du das sagst. Kurz Shoutout an meine Verlobte. Tatsächlich, Felicitas ist die Beste. Ich habe gerade hier per WhatsApp geschrieben, die sitzt drüben im anderen Zimmer. Und ich habe sie gefragt, ob es zu viel verlangt wäre, wenn ich sie frage, ob sie mir ein Bier bringen könnte. Und sie hat gesagt. Großartig. Ja, ich nuckel immer noch an meinem, ey, es ist 14.14 Uhr noch. Ich quäl mir den rein, ich hab's dir versprochen. Peinlich. Wo waren wir stehen geblieben? Chris Paul. So, Chris Paul spielt in Houston nächste Saison. Und da muss ich sagen, finde ich den Trade nicht so einseitig, wie er das ist. Weil Chris Paul hätte natürlich auch in der Free Agency einfach so gehen können, hat sich aber dazu entschieden, und warum er das gemacht hat, da kommen wir vielleicht nochmal gleich drauf zu sprechen, hat sich dazu entschieden, ins letzte Jahr, das letzte Vertragsjahr quasi anzunehmen, weil er eine Spieleroption hatte. Und dann haben die Clippers doch mehr als erwartet zurückgekriegt, nämlich, warte, Patrick. Ein Augenblick, wir können das natürlich noch gerne machen, Patrick Beverly, Lou Williams, Decker, Sam Decker, Montrezl Harrell und ein 2018er First Rounder, Protected. Ganz spontan, ihr wisst, so sind wir. Wir spielen jetzt aus der Hüfte geschossen eine kurze Runde, wenn ich du wäre, GM-Version. Und du bist tatsächlich jetzt der GM der Houston Rockets. Du bist Daryl Morey. Ja. Und ich bin, wer auch immer in dem Konsortium der LA Clippers momentan die Macht in der Hand hat. Sagen wir, und, du bist Jerry West. Ich sage dir jetzt, ja, hör mal, vielen, vielen Dank. Da hast du uns aber einiges an Assets zurückgegeben. Chris Paul wollte ohnehin gehen und so wie es aussieht, haben wir euch ziemlich blank gerissen jetzt mit dem Trade. So können wir zumindest nächstes Jahr noch halbwegs gut sein, haben Blake gesigned und sind jetzt in einem Mittel-Rebuild sozusagen. Da habt ihr aber den schlechteren Trade gemacht. Also mein lieber Jerry West oder wer da auch immer sich gerade am anderen Ende der Leitung befindet, wenn ich in einem Trade mit Chris Paul rausgehe, würde ich vorsichtig sein, davon zu sprechen, dass ich diesen Trade verloren habe. Natürlich habt ihr ein paar Spieler von uns zurückgekriegt, weil eben A, die Cap-Situation so war, dass es nur möglich gewesen ist, wenn Chris in seinen Vertrag reingeoptet hat oder wie man das auch immer wieder nennt. Aber diese Assets, die du jetzt bekommen hast, viel Spaß damit, die LA Clippers für die nächsten Jahre aufzubauen, ja? Also Sam Decker, gut, wir haben uns auch ein bisschen mehr von ihm versprochen. Ganz nett, ich kann dir aber sagen, der wird dich nicht unbedingt nach vorne schießen. Lou Williams, du weißt, was er kann, scoren, du weißt aber, was er nicht kann, alles andere. Und Patrick Beverly, da bluten uns echt so ein bisschen, das Herz, den hätten wir natürlich gerne behalten. Aber Junge, am Ende des Tages gehe ich mit Chris Paul nach Hause und du mit irgendwie ein paar Durchschnittsspielern. Ich fühle mich da ziemlich wohl bei, muss ich sagen. Ja, also ich sitze hier natürlich nicht nur alleine, ich habe hier auch unseren Trainer mit dabei, den Doc Rivers, wie du weißt. Ja, absoluter Hall-of-Fame-Coach. Doc, übrigens da nochmal herzlichen Dank auch von unserer Seite dafür, dass du den Carmelo-Trade nicht einfädeln wolltest unter der Saison, weil du nämlich gerne deinen Sohn weiter im Kader gehabt hast und Chris dann so stinkig auf dich war, dass er die Clippers eher früher als später verlassen wollte. Doc, herzlichen Dank nochmal für deine tolle Arbeit als GM die letzten Jahre. Hat uns, wir müssen jetzt sofort auflegen. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass leider nicht nur der Trainer hier mit drin sitzt, sondern auch dessen Sohn Austin Rivers war mit im Call. Wir müssen jetzt sofort auflegen. Ja, der MVP 2017-2018. Das war, wenn ich du wäre, GM-Version präsentiert von dem belgischen Bier Duvel. Oh, belgisches Bier trinkst du? Yes. Nicht schlecht. Habe ich letztens auch irgendwann mal getrunken. Ich weiß aber nicht mehr welches. Fand ich nicht so geil. Also, bevor wir das hier zum Bier-Podcast verkommen lassen, den bringen wir nächstes Jahr am Start. Sprechen wir doch kurz nochmal darüber. Ich glaube, wir haben, was so Fit betrifft, noch einiges vor. Da werden wir in den nächsten Wochen über die Offseason sprechen, die jeweiligen Team-Previews, was da passiert ist. Ich glaube, da haben wir genug Zeit, über Fit zu sprechen. Dennoch, der Elefant, der im Raum steht, kann Chris Paul mit James Harden tatsächlich erfolgreich sein und zerstört das nicht so ein bisschen das, was Houston aufgebaut hat, mit alle stehen um James Harden herum und er spielt nur Roll und flippt nur Shooter. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das zerstört. Ich finde das super interessant. Also man mag ja von Mike D'Antoni halten, was man will, aber wenn er eins drauf hat, dann natürlich eine Offense, um seinen Point Guard oder jetzt seine Point Guards herum aufzubauen. Und ich glaube, einerseits passt Chris Paul in das Konzept, weil er natürlich auch gefährlich von draußen ist. Er kann ähnlich gut zum Korb ziehen, wie James Harden das natürlich sowieso als einer der besten in der Liga machen kann. Insofern dieses Kick and Drive, das wird wahrscheinlich eher noch mehr als weniger werden. Aber warum ich das auch ein interessantes und vielleicht potenziell echt wichtiges Signing sowieso jetzt außerhalb davon, dass es einfach Chris Paul ist, für Houston finde, ist, sie haben sich eigentlich eine neue Waffe mit dazugeholt und das ist das Midrange-Game. Das hatten sie bisher nicht und da haben sie auch nie viel Wert drauf gelegt, sondern es war wirklich immer nur Korbleger oder Dreier. Jetzt ist es aber so, dass Chris Paul auf seiner Position oder vielleicht sogar in der ganzen NBA einer der besten Midrange-Shooter überhaupt ist. Insofern, wenn es denn dann mal nicht von draußen laufen sollte oder James Harden aus welchem Grund auch immer nicht so zum Korb ziehen kann und Freiwürfe zieht, wie er das gewohnt ist, dann hast du jetzt eine Waffe in Chris Paul, wo du das Spiel auch ein bisschen adjusten kannst. Und wir haben in den Playoffs darüber geredet, dass Houston uns halt wahnsinnig unflexibel vorkam. Also wenn das Spielsystem von D'Antoni nicht gegriffen hat, dann kam da ehrlich gesagt nur Käse bei raus. Und jetzt hast du vielleicht eine neue Waffe, wo du sagen kannst, okay, dann switchen wir hier mal ein bisschen. Ja, ich glaube in der Tat, es sind valide Punkte, absolut, aber ich glaube, es sind so viele Facetten dann im Spielsystem, dass man nicht nur Nuancen angleichen und anpassen muss, sondern eben doch einiges an Schrauben eben neu platzieren muss, dass das nicht so leicht in einer Minute oder zwei dann eben besprochen werden kann. Interessant ist auf jeden Fall, dass es eine absolute Cap-Akrobatik gewesen ist. Ich weiß nicht, inwieweit du das mitbekommen hast. Dieser Sign-and-Trade-Deal hat ja nicht nur dazu geführt, eben, dass diese Spieler jetzt die Teams gewechselt haben und zu den Clippers gekommen sind, sondern dass eben Houston eine Flexibilität sich bewahrt hat, die sich jetzt schon mittlerweile, so wie wir sprechen, monetarisiert hat in Form von PJ Tucker. Ja. Denn wenn sie nur einen normalen Sign-and-Trade-Deal gemacht hätten, vielleicht ein bisschen was abgegeben hätten oder eben dann Spieler aus Cap-Gründen dann eben entlassen hätten, dann hätte man nicht die Flexibilität gehabt, die sie jetzt gehabt haben, neue Free Agents an Land zu ziehen. So können sie das Team noch ein bisschen formen. Und ich glaube, das war maßgeblich der Grund, wieso man sich dann eben von so vielen Spielern getrennt hat. Ja, absolut. Das Totschlagargument bei James Harden und Chris Paul ist natürlich, es gibt nur einen Basketball. Zwei Basketbälle auf dem Platz wird es nicht geben. Insofern, das sind natürlich per se zwei Spieler, die wahrscheinlich den Ball so lange halten und so viel dribbeln wie kaum zwei andere Spieler in der Liga. Das heißt, da hast du natürlich recht, das wird nicht damit getan sein, dass man irgendwie ein paar Adjustments macht, sondern wahrscheinlich wird einer von beiden sein Spiel fast schon grundlegend ändern müssen, damit es funktioniert. Das Talent dazu haben sie beide. Frage ist, ob sie da beide Bock drauf haben. Ja, das stimmt. Bock haben werden sie sicher. Interessant ist eben aber auch, dass Chris Paul nur reingeoptet ist und keinen neuen Vertrag unterschrieben hat. Insofern könnte das ein enorm teures Rental sein. Das ist im Prinzip der größte Risikofaktor. Ganz anders als das rein Sportliche könnte das natürlich, wenn Chris Paul es nicht gefällt oder es kollabiert, das System, dass es dann eben einen viel schlimmeren GAU geben könnte. Aber das habe ich ja gerade angesprochen, dass er reingeoptet ist, hat vielleicht auch Implikationen für die Zukunft. Nur rate doch mal, wer jetzt durch diesen Move auch alles Free Agent 2018 ist, wenn sie alle ihre Spieleroptionen ziehen und so weiter. Carmelo Anthony, Chris Paul, Dwayne Wade und LeBron James. Die Banana Boat Crew wird im nächsten Jahr das erste Mal in ihrer Karriere zusammen Free Agent werden. Da wollen wir doch mal gucken. Das stimmt, das wird sicherlich sehr interessant. Einen Trade haben wir noch. Wir werden, wie gesagt, danach noch die großen Free Agency Signings besprechen und dann noch eine kleine Speed Round machen. Ricky Rubio hat, wie im Prinzip schon sehr viel geunkt worden ist, den Verein gewechselt und ist aus Minnesota zu Utah gewechselt. Das hat recht viele Implikationen. Minnesota hat sich derweil Jeff Teague geschnappt. Indiana, der größte Verlierer der ersten Tage, hat derweil wahrscheinlich irgendwie noch am Telefon gehangen, um Paul George loszuwerden und hat derweil auch noch seinen Point Guard verloren. Steht jetzt ohne da. Fakt ist, Ricky Rubio in Utah heißt auch, dass George Hill nicht da ist. Heißt es da gleichzeitig auch, dass Hayward nicht mehr kommt? Schwierig. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Denn zu den großen Verlierern dieser Offseason könnten nicht nur ohnehin schon die Chicago Bulls durch den Butler-Trade oder die Indiana Pacers durch den Paul-George-Trade, sondern meiner Meinung nach auch dann die Boston Celtics gehören. Denn wenn sie jetzt weder George noch Butler noch Gordon Hayward kriegen, dann sieht das echt finster aus, was jetzt mit diesen ganzen super vielen Assets passiert ist, die Danny Ainge da irgendwie zusammengesammelt hat. Aber zurück zum Ricky Rubio Trade. Ich traue dem Ganzen so ein bisschen hinterher. So heimlich habe ich gehofft, dass er zu den Knicks geht. Ich mag Ricky Rubio sehr, weiß aber nicht, ob er jetzt tatsächlich Zugpferd genug ist, um Gordon Hayward da zu halten. Ich glaube, wenn, dann ist es das Gesamtpaket mit natürlich auch noch Rudy Gobert und so weiter. Doppelt interessant, aber dass jetzt einer unserer beiden Lieblingsspieler, nämlich George Hill, wieder auf dem Markt ist. Ja, ich glaube aber auch, weil dieser besagte Lieblingsspieler ziemlich abnormale Gehaltsvorstellungen hat. Ja. Vielleicht auch gar nicht mal so abnormal, wenn wir nachher über andere Summen sprechen, die da verteilt worden sind. Dennoch hat Utah gesagt, dass es ihnen so unsicher ist, eben erst Hill und dann Hayward zu bezahlen. Rudy Gobert ist ohnehin schon verlängert worden. Das wäre eine ziemlich hefty Payroll gewesen für ein Small-Market-Team. Insofern haben sie gesagt, nehmen sie lieber Rubio für einen späten First-Rounder. Der kommt übrigens von OKC. 2019 und 2020 Lottery-Protected. Wird wahrscheinlich also in der 18 bis 30-Range landen, weil ich davon ausgehe, dass OKC ja in die Playoffs kommen wird. Insofern finde ich das ehrlich gesagt für Utah ein guter Deal. Kann man aufbauen mit. Dennoch ist das für mich schon eher ein Zeichen, dass man ja mit Hill auf jeden Fall abgeschlossen hat und ich glaube auch sich dafür wappnet, dass dann eben Hayward wahrscheinlich das Team verlassen wird. Glaubst du echt? Oh, jetzt hör ich ja, ich glaube, gerade, das fünfte Jahr macht doppelt so viel aus. Auch sportlich gesehen ist Boston sehr viel attraktiver, insbesondere wenn man dann irgendwie 4 Jahre macht und eine Player-Option im letzten Jahr. Hayward ist, glaube ich, 27, das heißt, er kann noch einen großen Vertrag danach bekommen. Da spielt Geld weniger eine Rolle. Ich glaube, das Geld und das fünfte Jahr war im Prinzip alles, was Utah geben konnte an Assets. Sportlich ist nicht so rosig wie andere Teams. Man ist im Westen und nicht im Osten. Und es ist eben nicht so attraktiv als Spieldestination. Miami, wenn er dahin geht, ist das Team vielleicht nicht so gut, aber du hast keine Income Tax in Florida. Das heißt, du verdienst fast genauso viel wie für die 5 Jahre. Und das ist im Prinzip auch schon all she wrote. Ich sag dir, schreib Miami bei der ganzen Geschichte nicht ab. Ha! Schreib Miami nicht ab. Ich würde mich nicht wundern, wenn Pat Riley es hinkriegt, wieder einen großen Fisch nach Miami zu ziehen, ehrlich gesagt. Wäre nicht cool. Würde ich nicht unbedingt schlecht finden. Dabei muss ich sagen, bei dem ganzen Power-Shift Richtung Westen können wir vielleicht auch noch ein paar Minuten drüber sprechen. Würde ich sehr gerne sehen, dass nicht nur Hayward gen Osten zieht, sondern dass tatsächlich ein bisschen Gegenpol zu den Cleveland Cavaliers aufkommt in den Boston Celtics. Hm. Ich würde mir wünschen, wenn er dann das Spiel dort ein bisschen kompetitiver macht. Also wenn wir jetzt mal dann tatsächlich über diesen Power Shift reden, dann lass mich noch kurz 2 Namen, die in diesen Top-Teams mit dazugehören, noch eben reinwerfen. Also Blake Griffin hat wieder für 5 Jahre bei den Los Angeles Clippers unterschrieben, nämlich für 172 Millionen Dollar. Und Steph Curry hat für 200 Millionen Dollar bei den Golden State Warriors unterschrieben. Wenn wir uns jetzt mal wirklich die Top-Teams der Liga angucken, dann hast du natürlich die Golden State Warriors, dann hast du jetzt Houston mit Chris Paul und James Harden, OKC mit Russell Westbrook und Paul George, die San Antonio Spurs, die LA Clippers mit immer noch 2 All-Stars. Das wird dann auch für einen Gordon Hayward verdammt schwierig, überhaupt die zweite Runde zu überstehen oder überhaupt erstmal in die zweite Runde zu kommen, vielleicht sogar. Ja, lass uns doch mal überlegen. Das ist natürlich jetzt sehr subjektiv. Ich rede jetzt nicht von Superstars oder Stars, das ist ohnehin eine ziemliche Grauzone. Ich rede jetzt mal von Blue-Chipper. Blue-Chipper ist ein Franchise-Spieler und wo du auch keine Sekunde überlegen wirst, dass es Franchise-Spieler sind. Ja. Kann man darüber streiten, ich würde darunter jetzt zum Beispiel Isaiah Thomas nicht mit einzählen. Nein. Wenn ich das so mache, und du scheinst ja einer Meinung zu sein, sehe ich im Osten nur 3 Blue-Chipper. LeBron, John Wall und Giannis. Ja, ich würde tatsächlich vielleicht sogar Kristaps mit dazu nehmen, aber das Team ist halt überhaupt nicht relevant. Insofern, wollen wir eigentlich nur ganz kurzer Einwurf, wollen wir eigentlich über Phil Jackson sprechen? Nee, oder? Machen wir irgendwann anders. Ja, machen wir irgendwann anders. Die Folge hier soll gute Laune verbreiten. Ja, du hast natürlich recht. Und dann guck dir den Westen an. Ich meine, ich habe die Jungs ja gerade aufgezählt. Also manche von denen. Westbrook, Paul George, Steph Curry, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Blake Griffin und so weiter und so fort. James Harden. James Harden, Jimmy Butler, Karl Anthony Towns. Die tummeln sich alle in der gleichen Conference. Das ist so krass. Das ist einfach so krass. Das ist noch viel schlimmer als die letzten Jahre. Das ist nämlich auch eine Sache, die wir bei den 3 Jahren Podcast und NBA-Rückblick vielleicht auch da schon erwähnen hätten sollen, aber jetzt das tun. Diese Dominanz des Westen. Und das wird ja jetzt noch mal viel schlimmer. Ja. Eben weil andere Teams hochkommen. Wir haben da, du hast übrigens Anthony Davis auch gar nicht erwähnt, Hoppla. geschweige denn Boogie Cousins. Boogie Cousins durchaus debattierbar, inwieweit er tatsächlich in diese Riege fällt. Ich habe ja auch einen Joel Embiid gerade nicht genannt oder eben auch einen Porzingis nicht. Aber wenn wir es wirklich auf 15 Spieler runterbrechen, wäre natürlich Anthony Davis mit dabei. Absolut. Du hast einige Teams, die jetzt ein bisschen abbauen werden. Ich glaube natürlich, dass die Clippers wesentlich einen Aderlass haben werden. Dafür wirst du die Timberwolves recht weit oben sehen. Ich glaube auch, dass eben OKC nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Houston sehr stark. Damit hast du im Prinzip schon wirklich fünf Teams, die allesamt hands down easily besser sind als der zweite im Osten. Das kannst du wahrscheinlich noch bis inklusive sechs runterbrechen. Ja, ich denke auch. Also wenn zum Beispiel, wenn Gordon Hayward in Utah bleibt, ist auch die Frage, ob Utah besser ist als Boston, zum Beispiel. Oder als Washington. Ne? Also ich glaube, das kann man wirklich noch ein paar Stufen weiterführen, sodass du am Ende dann dabei bist, dass von den 15 besten Spielern in der Liga 13 oder 12 im Westen spielen. Ja, easy. Wahnsinn. Ja, lass uns doch noch zu den anderen Signings kommen. Vielleicht irgendwie, also Steph Curry hatte ich gerade genannt. Übrigens interessant, LeBron sagte, der Vertrag ist viel zu niedrig. Es geht nun mal nicht höher, aber LeBron sagte, Steph hätte easy 400 Millionen Dollar verdient. Warum sagt er das? Weil die Franchise, der seit Steph Curry da ist, der Franchise-Wert der Golden State Warriors irgendwie ums Dreifache gestiegen ist und der Owner da natürlich auch die ein oder andere Milliarde damit gemacht hat. Insofern ist es, glaube ich, nur gut und richtig, dass man einen oder seinen besten Spieler oder zweitbesten Spieler, wie man jetzt auch immer KD und ihn sehen will, dass man den voll ausmaxt. Blake Griffin hatte ich auch erwähnt. Willst du ein bisschen schneller durch manche andere Namen durchgehen? Ich würde zum einen kurz über Blake Griffin nochmal was sagen, zwei, drei Takte. Ich würde aber zeitgleich auch die Nummer 4 gerne vorstellen würden in meinem Power Ranking Oha. der Top 5 Podcast-Beschreibungen. Wie gesagt, das ist nicht die volle Beschreibung, sondern einfach nur ein Satz jeweils daraus. Kommen wir also zu Rang 4. Vielleicht gibt es hier sogar ein kleines Feuerwerk oder sowas im Hintergrund, kleiner Tease. NBA Playoff Woche 1, Folge 32. Den allgemeinen Basketballwahnsinnigen erkennt man seit vergangenen Samstag an dunklen Augenringen und einem manischen Blick. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und entspricht absolut der Realität auch jetzt noch. Tatsächlich. Vielleicht nicht ganz so in diesen Playoffs dieses Jahr, aber in den letzten Jahren war das auf jeden Fall der Fall. Wir sind schon Blake manchmal so Griffin. ganz kurz, wir sind schon manchmal so ein bisschen eloquent, auch wenn wir wollen, ne? Ab und zu, ja. Ja, nicht schlecht. Übrigens, diese Ringlies, ne? Mal kurz ein Shoutout an Fanny Frisch. Diese Ringlies sind der absolute Shit, Mann. So lecker. Die haben da das Magic Powder drauf gemacht. Das habe ich schon gesehen, seit es die am Kiosk in meiner Schule gab. Die habe ich, glaube ich, bis zum Abitur, die hat man da für ein Apfel und ein Eier stehen können, dauernd gegessen und dann tust du die auch immer so zwischen die Finger und wirfst sie die einfach in den Mund. Und ich glaube, Mega. die haben dieses Zeug da oben drauf. Vielleicht ist es auch Feenstaub. Ja, Das war. würzig knackiger Feenstaub. Ja. Super lecker. Oder So, Blake Stoßstangen. Griffin, du wolltest was sagen. Ja, das wird häufig sehr, sehr schnell zerrissen. Blake Griffin, 5 Jahre, 173 Millionen. Zu alt, zu unflexibel, nicht Fisch, nicht Fleisch. Kleiner Shoutout an Verletzt. unsere Tofu-Wurst. Stimmt. Das wäre jetzt der Moment, wo wir vielleicht den Soundbite reinspielen können. Müssen wir mal gucken, ob das hinhaut. Wenn ich jetzt eine ein bisschen nicht unbedingt naheliegende Metapher benutzen möchte oder bemühen möchte für das Team, ich würde sagen, die Denver Nuggets sind so wie eine Tofu-Bratwurst. Ja? Sie sind etwas oder sie versuchen etwas zu sein, was sie tatsächlich nicht sind, und dadurch sind sie nicht wirklich, irgendwas. Also entweder du bist Tofu oder du bist eine Bratwurst. Tut mir leid, wenn wir ein bisschen springen, aber 3 Jahre innerhalb anderthalb Stunden reinzupacken, ist nicht ganz so leicht. Die Tofu-Wurst ist tatsächlich eine Anekdote gewesen auf die Denver Nuggets vor 2 Jahren, glaube ich, als sie nicht wirklich wussten, wo sie hin wollten, ob sie Richtung Rebuild und Asset-Akkumulation gehen wollten oder ob sie jetzt sagen, wir akquirieren nochmal einen weiteren Star. Und da habe ich tatsächlich den Vergleich gewagt und habe gesagt, hey, das ist eine Tofu-Wurst. Ich lebe in China, Tofu ist absolut großartig, aber wieso bitte eine Tofu-Bratwurst? Dann sei doch Bratwurst oder sei Tofu. Aber sei irgendwas. Ja, um Himmels. Und nicht das. Also das war im Prinzip wirklich meine Anekdote, und ich stehe da auch nach wie vor noch zu, wenn etwas nicht passt, dann ist es eine Tofu-Wurst. Und zu der Tofu-Wurst gab es dann, weil wir mit kulinarischen Vergleichen weitergemacht haben, irgendwann mal das alkoholfreie Bier, was nämlich die Atlanta Hawks waren. Ich glaube, im letzten und oder immer noch im vorletzten sind. Jahr. Oder ja, oder immer noch sind, vielleicht mehr denn je. Aber wieder zurück zu Blake Griffin. Blake Griffin hat natürlich da sehr gerne das gemachte Web genommen und den großen Markt, State Farm und so weiter und so fort. Er ist ja groß in allen Medien vertreten. Aber aus der Franchise-Sicht muss ich ganz ehrlich sagen, muss man da den Owner mit reinnehmen. Und wenn du Steve Ballmer bist, das Team vor kurzem akquiriert hast, in einem großen Markt bist, kannst du es dir fast nicht erlauben, deine besten, beiden größten Stars auf einmal für nichts zu verlieren oder für fast nichts. Ja. Das hat wirklich sehr, sehr viele Gründe. Es wird eine neue Arena gebaut. Die Season-Tickets wären nichts mehr wert gewesen. Du müsstest quasi Austin Rivers und Luke Richard Mbamute auf die Poster setzen draußen am Staples Center. Ja. Da geht niemand mehr hin. Und das würde jetzt schon heißen, dass ab diesem Jahr die Lakers wieder mehr relevant wären als die Clippers, wenn sie es nicht immer schon gewesen sind. Und das kannst du absolut nicht machen. Da ist es eher, dann beißt du halt nochmal in das fünfte Jahr, wenn er irgendwie das dritte Mal die Kniescheibe gebrochen hat, dann musst du das halt machen. Aber du kannst nicht diese beiden Leute gehen lassen. Das ist effektiv aus dem Operationsstandpunkt nicht möglich. Das ist ein guter Punkt, den du da machst, weil eigentlich die letzten Wochen und Monate, trotz dessen, dass die Geschichten um die Clippers, nämlich mit der Free Agency, viel interessanter waren, war das Momentum der Medienberichterstattung, sage ich mal, eigentlich schon viel stärker ohnehin in Richtung der LA Lakers, nämlich über diese ganze Lonzo Ball und dann Paul George auch Geschichte. Insofern hast du total recht, wenn Blake Griffin jetzt auch noch gegangen wäre, wen willst du aufs Poster packen? Wie willst du Tickets verkaufen und wie sorgst du dafür, dass die Halle eben nicht immer nur jeden zweiten Tag voll ist, wenn die Lakers da spielen? Zumal du ja selber auch noch eine neue Halle bauen willst, das kommt ja auch noch dazu. Und du hast halt das Team auch für einen Preis gekauft, der sehr hoch war. Das darf man ja nicht irgendwie verkennen. Wie viel hat er hingesetzt? 2 Milliarden? Oder drei, mehr sogar noch? Ich glaube 3. Ja. Und das sind keine Peanuts. Und da geht's halt auch einfach wirklich um Revenue. Wie kannst du irgendwie schwarze Zahlen schreiben? Und das machst du eben nicht, indem irgendein Junk da rumläuft. Du hast Austin Rivers sowieso, du hast JJ Redick schon verloren. Du hast ein absolutes Turmoil im Senior Management um den GM und den Coach. Eventuell ist dann eben auch Doc Rivers bald weg. Und du kriegst Spieler, sogar einen Blake Griffin, der ja wirklich noch sehr, sehr viel zu bieten hat. Also viele Leute verkennen irgendwie, dass das nach wie vor einer der Top 5 Power Forwards ist, meiner Ansicht nach immer noch, oder sein kann. Du kriegst die nicht per Draft. Da ist es manchmal wirklich konfus, dass Leute immer sagen, ja, hier Hinky und Process und Asset akquirieren und irgendwelche First-Rounder, die dann im Endeffekt irgendwie in der 10 bis 15 Range sind, wo du irgendeinen Draft bist, der, weiß ich nicht, 3 Jahre braucht. Ein Blake Griffin kriegst du nur, und das auch nur, wenn du Glück hast, mit einem Top 4 Pick Jahr in Jahr aus. Ja. Und das braucht wieder 3, 4, 5 Jahre, bis du überhaupt so annähernd so einen Spieler in deinem Team hast. Sehe ich genauso. Also das ist ja sowieso auch eine, sag ich mal, Gespräch, was wir immer wieder führen in allen möglichen Podcast-Folgen, dieses Assets einsammeln, und ich bin immer noch der Meinung, bei solchen Spielern wie Blake Griffin, Das ist doch das Ziel. Wenn du hoch draftest, dann ist doch das Beste, was da möglichst bei rauskommen könnte, jetzt mal die Verletzung beiseite gelassen, jemanden wie Blake Griffin eben zu akquirieren und dann irgendwie in seiner Prime auch zu halten. Das kommt ja auch nochmal dazu. Wenn du jetzt einen Top-4-Pick kriegst, wer sagt dir denn, dass der in 10 Jahren, wenn der 18-Jährige dann irgendwie in seiner Prime ist, dass er dann immer noch bei dir spielt? Also wenn du jetzt schon mal jemanden hast von 28 Jahren, der dir jede Nacht 20, 10 und 5 auflegen kann, dann sollte man auch sich dreimal überlegen, ob man den abgibt oder nicht. Die Star-Power mal zur Seite gelassen, einfach nur, wenn es ums Talent geht auch. Absolut. Jeff Teague, Steph Curry, Patty Mills, die sind alle älter als Blake Griffin. Das ist halt echt so. Insofern, klar, ist absoluter Punkt, wo geht die Franchise hin? Sehr valide, sportlich macht das nur bedingt Sinn, aber im Endeffekt gab es gar keine andere Möglichkeit als das. Hattest du eigentlich als Dallas-Fan so ein bisschen Schadenfreude DeAndre Jordan gegenüber? Ja, das war natürlich schon eine scheiß Situation. Diese ganze schließ mich im Haus ein und ich committe. Das war ziemlich, ziemlich kurios. Da bin ich recht froh mittlerweile, dass da Chandler Parsons, wir auf der richtigen Seite der Geschichte mittlerweile uns befinden. Insofern habe ich da gar nicht so viel Trotz, aber dennoch freue ich mich natürlich durchaus, dass das jetzt eine Situation ist, die nicht so rosig ist. Ja. Lob City offiziell Rest in Peace. Tot. Glaube ich, kann man sagen. JJ Redick hast du gerade angesprochen, dann lass uns doch mal durch ein paar andere Signings jetzt drüber fliegen. JJ Redick für ein Jahr $23 Millionen in Philadelphia unterschrieben. Ebenso Amir Johnson auch noch für ein Jahr für 11 Millionen. 34 Millionen für die beiden für ein Jahr Rental quasi. Ja, ich habe es hier tatsächlich bei Spotrac vor mir. Wenn du dann noch Jared Bayless mit reinnimmst, der tatsächlich 9 Millionen verdient dieses Jahr, dann sind 30% des diesjährigen Salary Caps auf Bayless, Redick und Amir Johnson verteilt. Das hat aber Gründe. Wie ihr wisst, müssen die Teams zu einem Salary Floor kommen. Die Philadelphia 76ers haben einige Rookies, vor allem eben Joel Embiid, der nächstes Jahr Restricted Free Agent wird. Das heißt, da werden recht schnell sehr hohe Max-Verträge anfallen. Und damit du dann eben nicht die ganze Zukunft deiner Franchise eben kollabieren siehst, musst du hier auf kurzjährige Verträge und kurzfristige Verträge bauen. Das ist genau das, was gemacht worden ist. Du hast eine Veteran Presence, du hast Floor Spacing. Amir Johnson verstehe ich nicht unbedingt so, aber ist okay. Ich bin ja bekannt, ein Fan von Amir Johnsons Spiel oder Game zu sein. Das geht absolut in Ordnung. Auch der Vertrag für Redick. Du zahlst natürlich viel zu viel. Aber ich muss immer sagen, und das ist auch bei Jeff Teague zum Beispiel so, weshalb ich das nicht eine absolute Katastrophe finde, ich würde immer weniger Jahre nehmen und eine höhere totale Summe als mehr Jahre. Weil das letzte Jahr, die letzten beiden Jahre immer eine Katastrophe ist und dann musst du die Leute stretchen. Das siehst du sogar jetzt schon. Cole Aldridge wird wahrscheinlich gestretcht. Der ist letztes Jahr unter Vertrag genommen worden. Ja. Du hast eine Unsumme an Leuten, die mittlerweile jetzt schon irgendwie händeringend geshoppt werden, die vor kurzem einen Vertrag unterschrieben haben. Deshalb weniger ist mehr, was die Jahresanzahl betrifft und muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt sehr gute Moves. Ich glaube auch nämlich, die Gehaltsstruktur ist das eine, die ja auch explodiert ist durch den, wenn wir wieder diese Brücke schlagen zu 3 Jahren Podcast, die in den letzten Jahren explodiert ist durch die Anhebung des Salary Caps. Aber noch viel wichtiger als Gehälter ist Flexibilität. Das ist einfach so. Guck dir an, du hast gerade Chandler Parsons angesprochen. Guck dir, wenn wir mal 3 Jahre nach vorne blicken, guck dir an, was in Memphis los sein wird mit den Verträgen von Chandler Parsons oder auch Marc Gasol. Das sind dann Laufzeiten, die dir hinten raus richtig, richtig wehtun. Bei den New York Knicks, ich kann da ein Lied von singen, Joakim Noah, 17 Millionen im Jahr, ist gar nicht so schlimm. Das Problem sind diese 4 Jahre. Das ist am Ende das, was dir richtig wehtut. 17 Millionen oder von mir aus 25 Millionen jedes Jahr für 2 Jahre hätte ich nicht so schlimm gefunden, wie dann das 4. Jahr hinten raus, wo du den einfach nicht mehr los wirst. Und insofern hast du natürlich recht, ist das JJ Redick Signing überhaupt nicht so schlimm. Anderer Spieler, wir haben jetzt gerade so ein bisschen von Overpay gesprochen, der richtig, richtig viel Kohle gekriegt hat und auch viele Jahre, nämlich das absolute Maximum ist Jrue Holiday. 5 Jahre, $126 Millionen. Wie habe ich das formuliert im WhatsApp-Chat? Ich muss eigentlich mal nachgucken. Du hast, ich glaube, ich habe gesagt, du hast zwei Möglichkeiten. Ach ja, stimmt, ich weiß Da noch. müssen wir das jetzt mehr oder minder ein bisschen ausblenden. Aber ich habe gesagt, ja hier, Pelicans hatten zwei Optionen. Instantly ruin your franchise or ruin it long term. 127 Millionen für 5 Jahre für den 15. besten Point Guard der Liga. Und das ist tatsächlich genau, was passiert ist. Der Vertrag macht Sinn, aber auch nur so lang, wie man sich eben die Struktur anschaut. Das gesamte Front Office wäre gefeuert worden, wenn man für Boogie Cousins tradet und dann eben keinen Point Guard mehr hat. Man ist mehr oder minder capped out. Insofern kann man sich nicht wirklich Free Agents an Land ziehen. Man musste Jrue Holiday unter Vertrag nehmen. Dass das aber das 5. Jahr mit drin ist, ist für mich und noch nicht mal eine Teamoption hinten Ja. drin. Das tut dermaßen weh. Ja, also ich hab mir eigentlich von Anfang an gedacht, dass er da unterschreiben wird, weil so viel Kohle kann ihm kein anderes Team bieten und würde ihm auch kein anderes Team bieten. Sollte es auch nicht tun. Sollte auch nicht, genau, das kommt auch noch dazu, aber es gab ja auch in diesem Jahr diese tragische Geschichte mit seiner Frau, der es gesundheitlich echt super schlecht ging und wo er dann auch viele Spiele ausgesetzt hat, um eben bei ihr zu sein. Und ich glaube, dass die New Orleans Pelicans da so flexibel und so behutsam irgendwie mit der ganzen Situation umgegangen sind, das hat dann auch auf inhaltlicher Ebene, wenn wir die Kohle mal zur Seite stellen, auch dazu geführt, dass für mich eigentlich schon klar war, dass er da bleiben wird. Zudem, du hast es angesprochen, wenn du Boogie Cousins und Anthony Davis im Team hast, dann brauchst du einen starken Point Guard, sonst funktioniert dieses ganze System mit zwei so dominanten Big Men nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch, Jrue Holiday, aber auch da, wie du gerade schon gesagt hast, das 5. Jahr ist das Problem, nicht die Kohle. Das stimmt. Wie gesagt, ich glaube, dass dieses gesamte Projekt der Pelicans absolut zum Scheitern verurteilt ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Anthony Davis nicht bei der Franchise bleiben wird und das auch durchaus zu Recht. Wenn ein Team es nicht schafft, innerhalb von, was sind es mittlerweile, 5 oder 6 Jahren, einem der besten Spieler der NBA ein vernünftiges Team zur Seite zu stellen, dann soll das auch nicht sein. Es wird ja ohnehin schon gemunkelt, inwieweit man sich umschauen sollte für Trade-Partner, für einen möglichen Mega-Trade für Anthony Davis. In gewisser Weise wäre das sogar eine Option für Boston. Ich würde jetzt wirklich einfach mal sagen, was würdest du sagen? Man gibt jeglichen First-Round-Pick ab, den man hat. Jeglichen. Also Brooklyn, Memphis, Clippers, Boston. Und so, was man sonst noch hat, Lakers, das sind 5 Picks, alle 5 Picks plus Salary Matching Contracts für Anthony Davis. Ja, müssen sich die Pelicans tatsächlich überlegen, denn wie oft sind sie in die Playoffs gekommen in der Zeit? Einmal, ne? Und das war der Sweep gegen die Golden State Warriors, Ja, oder? ja. Ich glaube, das war's. Ja, und wenn Anthony Davis dann nach Boston gehen würde, dann hätte er direkt hier mit Jason Tatum, mit wen haben wir denn da noch alles an Rookies? Jalen Jaylen Brown Brown. zum Beispiel. Ja, genau. Also da ist dann direkt eine schlagkräftige Truppe, die es auch in die Playoffs schaffen kann. Aber ja, weißt du, irgendwie ist jeder Trade-Partner von den Boston Celtics, aber irgendwie so richtig aus dem Quark kommen sie trotzdem nicht. Also, Danny Ainge, leg los, Mann. sitzt Leg auf seinen los. Picks. Ich sag dir, wenn das mit Gordon Hayward nichts wird, dann geht's da. Also, das Geilste daran ist, für mich als New York Knicks-Fan, ist, dass der Wert von Carmelo Anthony wieder steigt. Denn in dem Moment, in dem Jimmy Butler und Paul George und Gordon Hayward auf dem Markt sind, will natürlich keiner an Carmelo Anthony dran. In dem Moment, wo die aber alle nicht mehr auf dem Markt sind, haben wir vielleicht das Glück, dann doch noch was zurückzukriegen. Ich spiele jetzt aber mal kurz Devil's Advocate. Gleichzeitig, Danny Ainge ist viel smarter als wir alle zusammen. Der sagt sich, guck doch mal auf den Tacho, Meister. Was steht denn bei LeBron nächstes Jahr im Vertragspapier? Ja, nichts. Und wer kommt dann 5 Jahre hintereinander im Osten in die Finals? Wenn er Ja. nach New York, wenn er zu den Lakers geht. Und man Jaylen Brown hat, Jason Tatum und alle möglichen hohen Picks. Also, da muss man, glaube ich, abwarten, aber wenn man dieses Jahr angreifen möchte, wäre es auf jeden Fall eine gute Situation. Der Osten ist wieder wahnsinnig schwach und ich denke, da sollte Boston auf jeden Fall angreifen. So, jetzt machen wir aber wirklich einen kleinen Schnelldurchlauf über andere Verträge. Ich lese dir ein paar Namen vor und die Gehälter und du gibst mir eine Schulnote. Okay? Speedrun! So, wir fangen an mit Jeff Teague, 57 Millionen 3 Jahre, Schulnote? B minus, Jeff Teague sicherlich nicht der beste Fit, vor allem defensiv kann ich switchen. Kurze Jahre Vertragslaufzeit ist gut, Shooting gibt's, ist okay. Patty Mills, 4 Jahre 50 Millionen. Hometown Discount wird wahrscheinlich mit DeJounte Murray starten oder zumindest am meisten spielen. Ist ein guter Spieler für Crunchtime, braucht man in San Antonio, guter Vertrag, sehr guter Offensivspieler. Joe Ingles, 4 Jahre 52 Millionen. Utah. Kann mehr Leute verteidigen, als man denkt, wenn man ihn auf einem Bild sieht. Bester Dreipunktschütze, Ausrufezeichen im letzten Jahr, Sustainable Fragezeichen, zu viele Jahre, zu hoher Vertrag. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Jahre und wie viel Kohle es insgesamt waren, aber ich pack die mal zusammen. Sean Livingston, 3 Jahre 24 Millionen und Andre Iguodala, ich glaube 3 Jahre 45 oder 48 Millionen, beide Golden State Warriors. Die Band ist wieder zusammen quasi. Gab keine Alternative, musst du machen. Iggy wird nächstes Jahr enorm schmerzen. Eigentlich gehe ich davon aus, dass er gestretched wird. Man muss dann nämlich Thompson und Draymond verlängern. Ja. Und dann habe ich noch Michael Carter-Williams, 1 Jahr 2,7 Millionen. Charlotte Hornets, der Rookie of the Year, Phil. Wärst du doch bei Philly geblieben, ist meine Antwort. Ich habe noch ein paar, tatsächlich, ich habe 1, 2, 3 noch für dich. PJ Tucker, 4 Jahre 33, Houston. Absolut nachvollziehbar, die quasi Lebensversicherung für Paul George und James Harden in der Perimeter Defense. Chris Paul und James Harden. Ja, meine ich ja, Entschuldigung, ja. Milwaukee, Tony Snell, 4 Jahre, 46 Millionen. Absolut nicht nachvollziehbar. Tut mir leid, habe ich direkt gedacht. Auch hier, 46 Millionen ist das eine. Meiner Meinung nach viel zu viel Geld für jemanden, der okay verteidigt. Manchmal bis gut, aber nie sehr gut, meiner Meinung nach. Offensiv so krass limitiert ist. Und 4 Jahre, ich glaube, auch keine Optionen mit drin. Viel zu lang, viel zu viel. Ja, 2 Jahre 35 würde ja weniger schmerzen als 4 Jahre 46. Ja. Note, versetzungsgefährdet. Was jetzt? Cristiano Felicio, ein dicker brasilianischer Center, mit bisschen Upside, 4 Jahre, 32 Millionen, Chicago. Phil, was Chicago da macht, ich verstehe nichts von dem, was Chicago da macht in den letzten Wochen. Das ist nur einer, quasi der Tropfen auf den heißen Stein. Es hat angefangen mit dem Coach-Signing, ging weiter über Taj Gibson, über Michael Carter-Williams, über Jimmy Butler und jetzt dieses Signing. Ich kann es absolut gar nicht nachvollziehen. Rondo können wir kurz einen Applaus einblenden? Ja. Für die? Sekunde. So. Sie waren angeblich auch an Milos Teodoric. Dosic. Ja, einfach Dosic. Oh mein Gott, dass ich jetzt gerade hier um 21 Uhr nicht den besten europäischen Basketballer seit langem nennen kann, ist peinlich. Wie viel Spiel? Milos Milos Teodosic. Übrigens Teodosic. Erst 30 Jahre. Gefühlt schon ja, seit aber 50 Jahren. Also ich würde ihn gerne in der NBA sehen, aber ich glaube, in der Euroleague ist er besser aufgehoben. Von der Spielanlage. Dennoch wäre natürlich was Schönes. Macht aber auch überhaupt gar keinen Sinn. Nee. Ich bin schon ganz perplex. Für Chicago. Wie viel das Bier hast du auf? Immer noch 2? Oder musste Feli nochmal zum Kühlschrank? Ja. Ja. Was haben wir denn noch? Die Knicks haben auch jemanden gesigned, Mann. Ron Baker. Blue Chipper. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Richtig hässlicher Mensch. Das ist tatsächlich meine Einschätzung. Langston Galloway, letzter Vertrag, den ich hier auf dem Schirm habe. 3 Jahre, 21 Millionen zu Detroit, die ohnehin auf Point Guard eine ziemliche Katastrophen-Action haben mit Jackson. Ja, ich sag mal, dieses Signing ist egal. Damit sind wir auch zunächst erstmal beim Ende angelangt. Das war die Speedround. Hat Spaß gemacht. Einige Leute haben zu viel Geld verdient. Andere haben eigentlich ein ganz gutes Gespür bewiesen. Kommt noch viel. Das stimmt. Kommt denn, jetzt kündige ich das vielleicht mal an, je weiter wir in der Sendung fortschreiten. Kommt denn dein Platz 3? Ja, Platz 3, im Prinzip kannst du mir jetzt sagen, ob ich tatsächlich jetzt den Counter machen soll. Das Treppchen mehr oder minder. Platz 3 bis 1. Platz 3 ist eher so ein bisschen ironisch gewesen, nicht so eloquent wie der davor, wie du gesagt hast. Es gibt wieder exklusiveres Ohrenfutter als in der, warte, Klammer zu, Elbphilharmonie. Punkt. Hashtag Goethe. Der das Hashtag hast du auch Goethe sehr schön vorgelesen. Hashtag großartig. Goethe. Ach du Scheiße. Okay, Trommelwirbel, Platz 2. Ähnlich wie Platz 4, aber ein bisschen eloquenter. Puls wird schneller, Hände werden nass, Tage länger, Nächte kürzer. Könnte sein, dass ihr dann eine schlimme Magengrippe habt. Dann bitte schnell zum Arzt. Falls nicht, sind es wahrscheinlich die NBA Finals. Rematch Curry, Braun, dies, das. Bitte lieber Gott, gib uns 7 Stück. Der Sommer wird lang genug. Emotionaler als eine verliebte 14-Jährige. Schießen wir uns beide auf unsere Teams und das des anderen ein und nerden ein wenig über mögliche Matchups. Folge 64. Stark. Das ist ja schon ein Gedicht, würde ich fast sagen. Hashtag Goethe. Ja, wieder Toll. Mal. Wieder mal, sehr schön. Den ersten hau ich raus, kurz bevor wir komplett fertig sind. Warte, der erste kriegt aber auch ein Intro, nämlich das unseres, wie haben wir ihn damals genannt, immer den Liebling der Woche oder so? Wie war das denn nochmal, der beste Spieler der Woche? Freak of the Week. Freak of the Week, genau. Und da hatten wir immer das Intro von 20th Century Fox, dem Filmstudio, was wir damit präsentiert haben. Und dann machen wir das jetzt auch für deinen Platz 1. Leg los. Platz 1. Und ihr alle so, Jungs, nach 2 Tagen nun schon wieder ein neuer Podcast? Wie nett von euch. Und wir so, kein Ding. Fistbump. Muss auf Platz 1 sein, weil das the story of our lives ist. Oder the story of our podcast at least. Ihr seid so treu zu uns, auch wenn wir mal 2 Wochen nichts von uns hören lassen. Die Welt ist apokalyptisch unterwegs und wir sind still wie ein Bär im Winterschlaf. Memory Lane liegt irgendwo in der Schublade und hat irgendwie 30 Folgen geplant, aber nichts wirklich angefasst. Insofern schaut euch an euch. Ist so. Ich wollte gerade sagen, als du am Anfang gesagt hast, dass wir auch viele dieser Segments immer aufgemacht haben, um uns selber irgendwie Spaß an der Sache zu... Bah, Alter, jetzt steht der wieder auf dem Balkon, Mann. Der nackte Nachbar. Um uns irgendwie selber den Spaß an der Sache weiterhin zu belassen oder auch irgendwie was anderes zu machen. Bei mir ist es tatsächlich so, und ich glaube, ich spreche da für uns beide, dass auch der Anspruch bei dem, was wir machen, auch wenn wir mit Sicherheit nicht immer gut vorbereitet sind oder auch mal Folgen ausfallen lassen müssen... Es ist bei mir schon so, oder bei uns beiden so vielmehr, dass wir schon einen hohen Anspruch an das, an den Blödsinn haben, den wir hier erzählen. Und das liegt vor allem an euch, die da zuhören. Weil, ich sag mal, das sehen wir in den ganzen Kommentaren und in den ganzen Sachen, die ihr uns schreibt, sowohl irgendwie als private Nachricht oder als wie auch immer, auf welchem Kanal auch immer, E-Mail, sonst was. Wir haben es hier mit einer super krass Basketball-vernördeten und super gut informierten Hörerschaft zu tun. Und, da ist es nun mal so, dass man nicht immer nur irgendwelchen Blödsinn erzählen will und ich glaube, dass das pusht auch immer weiter, dass man sich dann auch sowas wie bei adoptierten Teams Sachen genauer anguckt, weil im Zweifel wollen wir ja nicht unbedingt viel schlechter dastehen als ihr oder euch irgendwie neben dem ganzen Entertainment dann auch irgendwie ein paar Infos zukommen lassen. Also das ist auf jeden Fall auch ein Grund, der mich irgendwie immer gepusht hat über diese 3 Jahre, dass ihr eben so cool mitgemacht habt und dass wir das Gefühl haben, dass ihr tatsächlich genau solche verrückten NBA-Nerdies seid, wie wir das sind. Ja, und es freut uns auch, dass wir halt es geschafft haben, andere Leute ein bisschen zu inspirieren. Ich denke, dass ist wirklich so eine Sache, die haben wir zu Beginn erwähnt. Wir wurden inspiriert von Grandland und so weiter und so fort, das haben wir gesagt. Und mittlerweile gibt es halt in Deutschland auch eine ja ein bisschen größere Podcasting-Szene. Und ich glaube, da haben wir, ohne jetzt irgendwie falsche Arroganz zu haben, schon auch irgendwie die anderen Leute beeinflusst. Einige Podcasts haben eben schon einige unserer Segmente dann auch übernommen oder es irgendwie ähnlich gemacht. Und ich denke, das ist in gewisser Weise auch selbstredend dafür, dass wir irgendwie ein paar Sachen richtig gemacht haben. So wie wir das ja auch machen. Ich meine, du nennst zum Beispiel ab und zu immer deinen Lieblings-NFL-Podcast, aus dem wir irgendwie viel Inspiration ziehen. Natürlich auch andere Podcaster, die ganz, ganz großen, wie Bill Simmons oder so, die wir uns anhören, Zach Lowe, die True Hoop Family und so weiter und so fort. Da ziehen wir natürlich auch immer Sachen raus und ich glaube, das ist auch ganz normal. Phil, ich habe ein paar Stats aus 3 Jahren zusammengefasst, die ich dir mal so runterrasseln möchte. Und vielleicht hast du ja die ein oder andere Anmerkung sogar zu einem von denen. Einfach ein paar Zahlen, die, glaube ich, diese ganzen 3 Jahre und 100 Folgen ganz gut beschreiben. Bist du fertig? Hau rein. Die Zahl 2 für die Co-Hosts, nämlich wir beide. 3 Jahre, 100 offizielle Folgen, 2 Doppelfolgen, 2 Christmas-Specials, 1 verlorene Folge, die uns beide immer wieder zum Schmunzeln bringt. Leute, wir haben da schon oft drüber gesprochen. Das ist tatsächlich, wir können das nicht releasen. Das geht leider nicht. Also wenn wir, da verlieren wir, glaube ich, irgendwann unsere sämtlichen sozialen Kontakte. Irgendwann vielleicht, aber danach müssen wir den Podcast auch einstampfen. Ja. 1 verlorene Folge, 1 Facebook-Live-Stammtisch, der übrigens auch sehr viel Spaß gemacht hat. 11 angekündigte Memory Lanes, die bisher noch nicht released worden sind. 8852 Kilometer, das ist nämlich die Entfernung zwischen Shanghai und Düsseldorf. 6 Stunden Zeitverschiebung, 24 Mal, nächste Woche. 52 Altbierwetten, 1124 Äs, 232 Mal geflucht, 69 falsche Stats vorgelesen, 180 Versprecher und 3 Fantasy-Gewinner, die wir über die Jahre in unserem kleinen Fantasy-Spiel immer eingebunden haben. Content-mäßig, Phil, 100 Folgen bedeuten 4,5 Tage durchgängig from downtown auf die Ohren. Das sind 108 Stunden, 6508 Minuten, 390.479 Sekunden bis zum Start dieser Folge, die wir Blödsinn in den Äther herausgebrabbelt haben, bei sage und schreibe 0 Euro Income. Bisher haben wir noch keinen einzigen Euro damit verdient. Wie sagt man denn? Last but not least, natürlich auch ein bisschen Danke sagen. 1 Intro und 1 Outro. Danke an die Jungs von Chief Mowgli, die uns das damals zur Verfügung gestellt haben, diesen fantastischen Beat, den wir dann mit so ein paar Snippets verfeinert haben und der jetzt mittlerweile seit 3 Jahren unsere Podcast-Folgen begleitet. Ein One-on-One-Tool. Bestes Intro der Welt. Der Welt. Ja. Möchte ich kurz erwähnen. Es gibt kein, schickt mir ein besseres Intro und euer Endgerät wird sofort Feuer fangen, weil es verflucht ist. Ja. Checkt die Jungs mal aus. Chief Mowgli findet ihr übrigens auch auf Facebook. Ein One-on-One-Tool auf der Webseite. Danke an die Mülheim Strangers, an meinen Kumpel Mattes, der das damals aufgesetzt hat. Werden wir vielleicht in der nächsten Saison nochmal aktuell halten, wie man so 2 Spieler miteinander statwise vergleichen kann. Super cooles Ding. Ein Presenter. Danke an die Basket. Auch hier, wir verdienen mit der ganzen Geschichte nichts. Es geht einfach nur um Content-Austausch, um ein bisschen irgendwie gemeinsame Projekte verlinken von irgendwelchen Sachen. Mehr ist das nicht, aber vielen Dank an das Team von der Basket, dass wir das auch weiter mit euch machen können. Ein Kamerakind. Danke an meinen Nachbar und unser beiden guten Freund Lampe, der beim Facebook-Live-Stammtisch nämlich dafür gesorgt hat, dass wir auch ordentlich in Szene gesetzt werden konnten. Und Phil, seit heute Morgen ist es offiziell 1017 Facebook-Fans. Krass. Warum? Richtig krass. Dazu kommen nochmal 675 Twitter-Follower. Ohne Spaß. Danke an jeden Einzelnen von euch. Jeden Einzelnen. Ja, übrigens auch sehr geil, eine Anekdote, die ich noch habe. Ich glaube, es war echt so recht so weit zu Beginn, Folge 4, 5 oder sowas, da schrieb uns irgendwie jemand bei Facebook, so Leute, Sonntagabend, wann kommt denn eure neue Folge raus? Ich muss noch für Chemie lernen oder sowas. Ja, genau. Ey, Wer auch immer das war, wir suchen es nochmal raus oder so, aber das war so großartig, weil wir waren natürlich längst nicht mehr in der Schule oder so, aber wir fanden das in dem Moment so stark, dass da halt irgendwo jemand ist, von dem wir noch nie gehört haben, der halt uns irgendwie eine Stunde seiner Zeit gibt, weil er irgendwie Bock drauf hat und Zeit kennen möchte und keinen Bock auf Hausaufgaben hat oder sowas. Und es gibt, glaube ich, echt viele von euch, von den Stories. Wir würden auch super gern hören, wann hört ihr das, wenn ihr zur Arbeit fahrt, im Auto, wissen wir von ein paar. Ich glaube, Christopher Meidel hat uns zum Beispiel auch mal geschrieben, irgendwie, ja, hey, ich höre euch irgendwie immer auf den Ohren, auf dem Weg zur Arbeit. Sagt uns das, wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen und finde ich sehr, sehr cool, diese ganzen Stats, die du rauf und runter gerattert hast. Muss ich dazu sagen, von den 1124 A's war ich, oder S, war ich auf jeden Fall bei 1100 bis 1120 dabei. Denn ich bin mir wohl bewusst, dass du die Radiostimme hier bist. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid und umso mehr vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Dennoch, also die 69 falschen Stats, die musst du auf jeden Fall bei dir gesehen haben, weil ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch keinen falschen Stat genannt. Nein, das stimmt auch. Die von den 69 Stats waren mindestens 68 auf meiner Seite. Bei den Versprechern, glaube ich, können wir 50-50 machen ungefähr. Und wenn wir jetzt mal, ohne dass ich... Naja, Oladipo ist natürlich... So, das Freunde, natürlich ist es auch in Folge 100 so, dass wir mit technischen Problemen zu kämpfen haben. Wir waren gerade bei den Versprechern angelangt. Victor Oladipo oder Olapido. Ich glaube, insgesamt teilen wir uns die Versprecher ganz gut auf, aber das war auf jeden Fall ein goldener Moment von dir. Technische Probleme, vielleicht das auch nochmal. Wir haben gerade schon die Qualität von Podcasts und so angesprochen. Phil, ich kann mich erinnern, die erste Folge, wir saßen, in der ersten Folge hatten wir ein Mikrofon von Mediamarkt, glaube ich, gekauft für 20 Euro oder so. Das hört man natürlich auch an der Qualität dann, wie schlecht das gewesen ist, bevor dann mein Chef dankenswerterweise uns so ein bisschen Equipment zur Seite gestellt hat. Wir saßen beide an meinem Stehtisch auf zwei Barhockern, das Mikrofon bei uns in der zwischen uns beiden. Ich glaube, mega aufgeregt bei der ersten Folge. Dreimal neu angefangen und jeder irgendwie 4 vollgeschriebene DIN A4 Zettel. Hat aber dann irgendwie, haben wir dann doch ganz gut die Kurve gekriegt und jetzt sind wir 3 Jahre später nicht mehr am Stehtisch, sondern per Skype verbunden. Ja, geile Scheiße. Ist echt so. Coole Sache und schön, dass ihr Teil davon seid. Ist aber tatsächlich auch halt vordergründig wirklich ein Projekt zwischen zwei Jungs, die sich die Ohren um die Nächte um die Ohren geschlagen haben mit Basketball. Und ich glaube, viele von euch kennen das, dass man in seinem Umfeld nur eine limitierte Anzahl an Leuten hat, die wirklich so dafür fiebern und für den Sport brennen. Und das dann ein bisschen zu teilen und irgendwie sich auszutauschen oder einfach nur Leuten zuzuhören, die so ein bisschen in einer ähnlichen Lage sind, ein ähnliches Mindset haben, das macht wirklich viel aus. Und wenn wir euch da ein bisschen zum Lachen bringen können oder zum Denken anreden oder anregen, motivieren können, dann ist es wirklich, wirklich eine schöne, schöne Sache. On a personal note, Phil, abseits von dem ganzen Basketball-Quatsch, freue ich mich jeden Sonntag drauf, mit dir zu quatschen. Ist Gito. Einfach so. Ihr Lieben, das war's mit Folge 100. Das ist natürlich jetzt nicht Schluss gewesen für den Sommer. Wir nehmen uns 100 weitere Folgen auf. Das heißt, wir haben gerade schon gesagt, es folgen die Team-Previews. Natürlich geht's mit der Free Agency noch weiter. Wir haben jetzt gerade erst die ersten Tage erlebt quasi, aber das eine oder andere Signing, Hayward und so weiter und so fort, haben wir angesprochen, wird's noch geben. Da werden wir ganz ausführlich drüber quatschen und wir haben uns auch beide vorgenommen, weil wir heute so viel über Segmente aus 3 Jahren gesprochen haben, auch mal wieder ein paar neue in den Ring zu werfen. Und ich glaube, da regroupen wir jetzt ein bisschen, besprechen das mal und sind dann hoffentlich mit irgendwie neuen, lustigen Geschichten, Anekdoten oder sonst was den ganzen Sommer wieder am Start. Hau mal raus, der Sommer wird groß. Und bald gibt's mit Sicherheit auch wieder eine Nie wieder Alkohol-Folge. Das haben wir gerade noch vergessen. Das ist auch so ein Evergreen gewesen. Einer von uns wird's erwischen. Einen von uns wird's erwischen, da mache ich mir auch keine Sorgen. So, ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Zum 100. Mal, Phil, from downtown. Firework. Reingehauen! Reingehauen! Reingehauen!